willkommen zu einer neuen Folge des Pokerlab Podcast. Ich bin der Adam. Ich bin der Christoph. Und ich bin der Ecki. Wir haben heute nach elendlichen Querelen und vielen Versuchen es jetzt geschafft, hoffentlich diesen Podcast zu starten, denn wir reden heute über Zeitreisen. Ja, und ich freue mich drauf. Ja, und wir hoffen, dass das jetzt mal alles funktioniert. Was ich also als allererstes nennen möchte, ist, dass es im Grunde genommen ja drei Theorien der Zeitreisen gibt. Ist jetzt egal, ob wir in Film, Funk und Fernsehen uns bewegen oder eben auch in der richtigen Wissenschaft. Im Grunde genommen gibt es da drei Theorien. Ich weiß nicht, fallen euch die direkt ein oder soll ich sie einfach nennen? Ich habe auch keine Ahnung. Also es gibt einmal die gefixte sozusagen, also im Englischen ist es die Fixed Timeline. Das bedeutet, dass wenn man in der Zeit zurückreist, nicht, also man könnte zum Beispiel nicht seinen Großvater töten, weil man mindestens, also man wird entweder davon abgehalten oder stirbt auch dabei. Und um das nur ganz kurz zusammenzufassen, wäre das diese erste Möglichkeit. Die zweite wäre, dass die eben veränderlich ist. Veränderlich ist, genau, nämlich dass wenn du in der Zeit zurückreist, deinen Großvater töten könntest und dann kommt schon direkt dieses die Paradoxie. Und das dritte ist Multiversum, dass du, wenn du zurückreist... Okay, also so gesehen kenne ich die drei Theorien auch. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich stehende Theorien sind. Ja. Ja. Also gut, das ist im Prinzip, jetzt kann ich schon mal ein Häkchen bei mir machen. Das war nämlich auch eine Sache, die ich dann nachher ansprechen wollte. Können wir aber auch nochmal dazu kommen? Oder wollen wir es gleich direkt besprechen, was wir so vermuten und was uns am nächsten ist? Also wir können direkt auch gerne jetzt schon drüber reden. Dann würde ich das doch direkt mal machen. Mach das. Also tatsächlich habe ich mir lange Gedanken über die Auswirkungen einer Zeitreise in die Vergangenheit, ich möchte das ja jetzt auf die Vergangenheit erstmal beschränken, gemacht. Und die für mich einsehbarste ist die Multiversumstheorie. Also das einfach ein neues Universum oder eine neue Dimension. Mhm. Man müsste vielleicht fast besser sagen, eine neue Dimension erzeugen. Der Adam hat das bei einem seiner letzten Podcasts über das Weltall ja auch schon angesprochen gehabt, dass im Prinzip irgendwo ein, jetzt ist halt die Rollenverteilung anders, also ein Christoph, ein Adam und ein Ecki sitzen und sich unterhalten. Und der einzige Unterschied in meinem Universum oder in meiner Dimension ist, dass irgendwo auf der subatomaren Ebene ein Quark sich gerade in eine andere Richtung gedreht hat. Das heißt also, es gibt tatsächlich unendliche Universen. Und in dem Moment, wo man in die Vergangenheit reist, reist man oder erschafft man ein oder viele neue Universen, in denen man sich aufhält. Das ist für mich das am ehesten verdaubare Idee. Aber deine Theorie setzt ja dann voraus, dass man dann, wenn man in ein anderes Universum reist, logischerweise zweimal vorhanden wäre. Ja, aber das ist man ja ohnehin. Ja, genau. Das ist man ja ohnehin. Ja, es kommt immer drauf an. Diese Zurück-in-die-Zukunft-Variante, wo man also tatsächlich durch Verändern in der Vergangenheit, in der Gegenwart was verändert, ist eben durch diese Erzeugung eines Paradoxons für mich einfach zu schwer in meinen Kopf zu bekommen. Ja. Naja, es sei denn, du betrachtest es so, also jetzt beim Beispiel von Zurück-in-die-Zukunft, er verschwindet ja auch langsam von dem Foto. Und wenn du dann was änderst, was voraussetzt, dass du nicht mehr da bist, dass du dann vielleicht wirklich einfach verschwindest. Ja, aber ist das dann... Das ist ja... Ja? Ja, das wäre ja dann eigentlich die erste Theorie, nämlich, dass du auf jeden Fall davon abgehalten wirst, irgendwie einzuschreiten. In dem Fall ist es ja eigentlich andersrum. Aber ich leite jetzt einfach mal drüber über, dass ich nämlich behaupten würde, die erste Theorie ist die plausibelste, nämlich die gefixte, dass man eben nicht die Vergangenheit nicht verändern kann oder man verändert sie, aber dann stellt es sich heraus, dass die Veränderung erst zu unserer derzeitigen Gegenwart führt. Und nach meiner Meinung nach ist das für mich die plausibelste Erklärung. Aber Christoph, was denkst du? Naja, also ich behalte mich mehr an Ecki. Ich finde auch die Parallel, so Multi-Universum-Theorie besser, weil bei dir setzt es ja voraus, angenommen, du reist zurück in die Zukunft. Du reist zurück in die Vergangenheit. Ja. Bist zweimal da. Ja. Dann existierst du zu zweit in dem Universum weiter, könntest also rein theoretisch wieder zurückreisen. Nein, aber dann ist dein anderer, also du reist zurück in der Zeit und dann bist du zweimal da. Genau. Aber der andere, der noch nicht zurück in der Zeit gereist ist, wird in der Zukunft auch zurück in die Zeit reisen. Und dann ist wieder nur einer da. Ja, aber zum Zeitpunkt deines Zielortes in der Vergangenheit. Sagen wir mal, ich reise jetzt 5 Minuten in die Vergangenheit. Das heißt, dann sitze ich hier und ärgere mich darüber, dass die Upload-Geschwindigkeit von eurem Rechner nicht genug reicht und stehe dann gleichzeitig mit meiner Zeitmaschine neben mir. In dem Moment bin ich aber ja doch zweimal vorhanden. Genau, und da greift dann die Theorie, dass irgendwas, egal was passieren wird, dass es halt nicht die Vergangenheit beeinflusst. Also wenn du weißt, zum Beispiel, du hast deinen Laptop angeschaut und bist dann plötzlich hinter dir wieder in deiner Zeitmaschine rausgekommen, dann passiert irgendwas, also im äußersten Notfall ist es, das Universum dich einfach wirklich verschwinden lässt. Im einfachsten Notfall ist es, wenn du irgendwo jemanden treffen willst, dass du vorher irgendwie aufgehalten wirst. Und ja, deswegen würde ich einfach sagen, dass du es nicht mitgekriegt hast oder sozusagen auf der Reise in die Vergangenheit sozusagen verschwunden bist. Okay, also das ist für mich tatsächlich schwierig irgendwie zu verstehen. Aber gehen wir noch mal kurz generell zu den Zeitreisen. Wollen wir es vielleicht gerade erstmal so ein bisschen akademisch irgendwie festnageln, was eine Zeitreise ist für jemanden, der das noch nie von dieser Idee gehört hat? Wir können es grob umreißen, aber ich würde sagen, wir schinden mal kurz Zeit, weil Christoph musste mal ganz kurz weg, der wird wahrscheinlich in wenigen Sekunden wieder da sein. Ah ja, okay. Ja, also was ich halt für Zeitreisen finde ich, muss man ja unterscheiden in vorwärts, also in die Zukunft reisen und in die Vergangenheit reisen. Und auch bei diesen Dingen, finde ich, kann man ja unterschiedliche Techniken anwenden. Also zum Beispiel das, was ich tatsächlich oder generell gefragt, halten wir Zeitreisen für möglich? Also ich persönlich halte Zeitreisen auf jeden Fall möglich, da ich jetzt mal behaupten würde, dass sozusagen eine Zeitreise in die Zukunft sogar gar nicht mal eine richtige Zeitreise wäre, sondern einfach nur schnell vorgespulte Zeit. Ja. Im Vergleich dazu wäre eine Reise in die Vergangenheit wäre wirklich eine echte Zeitreise, ja, die auch viel mehr Energie voraussetzt, weil man wirklich komplett entgegen der Zeit fließen muss. Aber von daher würde ich, also ich rein begrifflich ist eine Reise in die Zukunft trotzdem eine Zeitreise, ja, nur halt ein wenig anders als in die Vergangenheit. Der letzte Punkt kam jetzt etwas verhackt an, aber eine Reise in die Zukunft, sagst du, ist theoretisch auf jeden Fall möglich. Das sehe ich nämlich ganz genauso, denn wir reisen ja ohnehin permanent, also philosophisch gesehen, ja, in die Zukunft. Es ist halt eine Zukunft, die uns natürlich vorkommt, dass sie eben zur Gegenwart wird in dem Moment, wo wir angekommen sind. Aber, und da stimme ich dir eben auch zu, dass eine Reise in die Zukunft beschleunigt auch möglich ist. Ich meine, auch das hattest du in einem der letzten Podcasts mit dem schwarzen Loch erwähnt. Oder eben auch mit der Reise mit einer hohen Geschwindigkeit. Es gab mal vor etlichen Jahren ein Experiment, wo Wissenschaftler eine Atomuhr auf einen Jet geschnallt haben und das hab ich gesehen. Ja, und der Jet ist eben einmal rechtsrum um die Erde geflogen und der andere Jet ist linksrum um die Erde geflogen und hat sich dadurch erstens ziemlich flott bewegt und zweitens dann auch noch im beziehungsweise entgegen dem Gravitationsfeld der Erde. Und tatsächlich haben diese beiden Uhren nach einigen Tagen Flugdauer sozusagen einen messbaren Zeitunterschied angezeigt. Und das ist eben mehr gewesen, als dass die Uhren angezeigt haben, als sie vorher in einem Testlauf in dem gleichen Institut gestanden haben. Und das heißt also schon, jeder beschleunigte Körper, also wir alle sind schon auf einer Zeitreise. Also ja. Ja? Das Einstein hat ja auch gesagt, Uhren, also bewegte Uhren gehen langsamer als Ohren, die sich nicht bewegen hat. Genau. Das ist dieser Grundsatz. Das war ja, der hat es ja, als er die Theorie dazu festgestellt hat, war es ja noch gar nicht möglich, das zu messen, weil es so genau Uhren noch gar nicht gab. Ja. Und ich habe das gesehen im Sinne, die haben eine Uhr stehen lassen, ja, und die andere mehrere Wochen, glaube ich, oder Tage mitfliegen lassen, ne? Genau. Ja. Ja. Sehr interessante Sache. Und, ja, Entschuldigung? Nee, red du erstmal weiter. Sehr interessante Sache, dass das sogar beim GPS ein echtes Problem ist, weil die Satelliten sich ja zueinander unterschiedlich bewegen und sich in einer Umlaufbahn befinden. Und also die Synchronisation der GPS-Uhren, also auf den ganzen Satelliten, die GPS ausstrahlen, muss halt eine Atomuhr da sein, die ganz präzise die Zeit angibt. Und die Wissenschaftler haben also schon anfangs ziemliche Schwierigkeiten gehabt, die benötigte Genauigkeit auf diesen Uhren überhaupt herstellen zu können, weil sich ja, wie gesagt, die Zeit durch die Bewegung ändert. Was jetzt eine Frage wäre, die ich jetzt habe, ist direkt, wäre das auch schon eine Zeitreise, wenn man sich einfrieren lässt Ja. und sich dann zum Beispiel, man lässt sich einfrieren und dann altert man ja im Verhältnis zu normal kaum weiter. Genau. Und dann wäre es möglich, wenn man schon Menschen wieder ausfrieren könnte, dann spaziert man einfach in der Zukunft wieder raus. Und dabei ist nicht mal irgendwie ein Fakt passiert, dass man also dass man irgendeine Zeitreise betritt oder an einem Ort ist, wo die Zeit relativ anders vergeht, sondern man wartet einfach im Grunde genommen. Ja, also ich habe, da muss ich noch mal ein bisschen den Bogen schlagen. Die Erforschung der Zeitreise ist ja zu großen Teilen in Hollywood passiert. Also muss man ja sagen, dass natürlich die Wissenschaftler sich darüber Gedanken gemacht haben, aber die verschiedensten Effekte der Zeitreise sind ja wirklich in den verschiedensten Hollywood-Filmen oder überhaupt Filmen allgemein betrachtet worden. Und gerade dieses Thema Einfrieren und später irgendwann Auftauen ist mit dem hervorragenden Klassiker von Arnold Schwarzenegger, Quatsch, von Sylvester Stallone, Ja, Demolition Demolition Man. Man, genau, gelöst, wo es ja im Prinzip auch eine Zeitreise ist. Es gab aber auch noch einen anderen Film mit Louis de Funès. Ich weiß nicht, ob die Hörerschaft Louis de Funès kennt, Ach, bestimmt. aber da ist ein Polarforscher im 18. Jahrhundert eingefroren worden und wurde dann in Frankreich des 20. Jahrhunderts quasi oder des 18., 19. Jahrhunderts eingefroren und wurde dann im Paris des 20. Jahrhunderts wieder aufgetaut. Und ein wirklich sehr lustiger Film. Auch eine Art von Zeitreise. Und dieses Einfrieren habe ich eben tatsächlich auch als mögliche Zeitreise hier mir aufgeschrieben gehabt. Also für mich ist das auf jeden Fall eine Vorwärtszeitreise. Ja. Auch noch ein interessanter Punkt, über den ich lange immer nachgedacht habe, ist, dass egal in welche Richtung man jetzt reist, ob man in die Zukunft reist oder in die Vergangenheit, ist, dass man ja gleichzeitig auch durch den Raum reisen muss. Also wenn man jetzt, wenn man, aber wenn man, na, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also zum Beispiel bei dem Einfrieren geht das auch, aber wenn man jetzt an Back to the Future denkt, dann zurück in die Zukunft, dann fährt er mit seinem DeLorean los und kommt in der Vergangenheit oder Zukunft genau an demselben Punkt wieder raus, wo Korrekt. er verschwunden ist. Ja. Und lassen wir jetzt mal Wurmlöcher aus dem Spiel erstmal, Ja. dann würde man, also dann funktioniert der Gedanke ja nicht mehr, man kommt an dem gleichen Punkt wieder raus wie Das vorher, ist richtig. weil die Erde dreht sich um sich selbst, die Erde dreht sich um die Sonne dreht sich um das Zentrum der Galaxis und die Galaxien bewegen sich auch auseinander. Das bedeutet, man wäre sonst woanders im Universum. Und das muss man bedenken, außer man nutzt eben Wurmlöcher zum Beispiel. Das ist aber im Prinzip sowieso eine ganz spannende Kiste. Ich komme jetzt wieder mal nach Hollywood zurück, nämlich bei dem ersten Zeitreisefilm, den ich persönlich gesehen habe. Das ist eben die The Time Machine gewesen, die nach H.G. Wells mit Rod Taylor hieß er, glaube ich, oder ich glaube Rod Taylor. Das Lustige ist, mein Bruder hat da heute erst einen Vortrag drüber gemacht. Wirklich? Ja. Also der ist von 1960, den Film meinte ich jetzt. Ja. Da gibt es dann eine Szene, wo er seine Zeitmaschine sucht. Ich weiß nicht, wer das Buch kennt. Ist auf jeden Fall sehr lesenswert, weil es ist eben im 18. Jahrhundert, 19, im 19. Jahrhundert geschrieben, viktorianisches Zeitalter von H.G. Wells eben. Und es gibt dann einen Punkt, wo er seine Zeitmaschine sucht und die bösen Widersacher, die Morlocks, haben sie entfernt. Und da diese Zeitmaschine sieht zwar aus wie ein Schlitten, bewegt sich aber von selbst keinen Millimeter fort. Und dann sieht er so die Schleifspuren, wie sie dann so in so eine Höhle reingeschoben wurde. Das fand ich auch immer sehr spannend, weil eine Zeitmaschine assoziiert man ja automatisch irgendwie, finde ich, auch gleichzeitig damit eine Raummaschine zu sein. Aber de facto bleibst du an dem Ort, wo du gestartet bist und musst dann erst wieder dahin reisen. Also von daher eine Zeitmaschine hier in meinem Wohnort würde mir gar nichts nutzen, weil ich eben dann eventuell kein Mittel der Transportation habe, in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Die Frage ist ja, wenn du eine Zeitmaschine hast und in der Zeit zurückreist, reißt die Zeitmaschine mit oder befördert sie nur dich in die Zeit zurück? Eine interessante Frage. Lass uns das mal für später aufheben, denn ich habe bei mir hier noch einen Punkt stehen, obwohl wir können das auch direkt abhandeln. Wenn ihr selber Zeit reisen könntet, was wären so die Grundvoraussetzungen, dass ihr das antreten würdet und was würdet ihr an Materialien mitnehmen? Das sind gute Fragen. Also auf jeden Fall wollte ich eine gesicherte Rückreise haben. Die ist mir ziemlich wichtig. Ja, und ich glaube, man würde selbst, also ich würde nie als Erster eine Zeitreise ausprobieren. Weil ich, das wäre mir zu ein großes Mysterium. Du meinst so versuchskaninchenartig? Ja, genau. Mhm. In welche Zeit würdet ihr zuerst reisen? In die Vergangenheit, ganz einfach. Und wann? Das habe ich mir noch nicht ganz genau überlegt, aber das ist ganz klar in die Vergangenheit, weil die Zukunft, das haben wir ja rausgekriegt, die können wir vielleicht durch Einfrieren überhaupt selber noch erleben. Aber in die Vergangenheit kommen wir so mit natürlichen Mitteln nicht mehr. Und deswegen will ich auf jeden Fall in die Vergangenheit. Und es gibt so viele Punkte, die mich einfach interessieren. Also angefangen... das kommt dann auch zu meiner Ausrüstung dazu, sage ich jetzt mal. Ich würde natürlich irgendwas mitnehmen, um Dinge zu dokumentieren und zu konservieren. Also ich würde... Das Jesus-Video mäßig. Ja, den habe ich zum Beispiel zwar nie gesehen, aber drüber gelesen. Ich würde eine Kamera mitnehmen. Ich würde versuchen, Probenbehälter mitzunehmen, Audio-Equipment. Und vielleicht auch irgendwas zur Selbstverteidigung, das weiß man noch nicht so. Und vor allen Dingen ein Lexikon, und zwar in Papierform. Und dann würde ich in die Vergangenheit reisen und was weiß ich. Ich würde mal bei Kaspar Hauser vorbeischauen und gucken, wo der herkommt. Ich würde mir angucken, wie die Pyramiden tatsächlich gebaut wurden. Ich würde mal in Stonehenge reinschauen. Deswegen ist auch immer das mit der Ortssache so ein relativ wichtiges Ding. Das heißt also, meine Zeitmaschine müsste auf jeden Fall auch mobil sein, auf irgendeine Art und Weise. Und zwar... Ja, und sie müsste dich an einen Ort schicken, den du vorher bestimmen kannst. Ja. Na gut, ich kann ja ungefähr recherchieren, sagen wir mal, vor 3000 Jahren war hier in meiner Gegend dieser Dings auch unbebaut und unbeackert. Das heißt also, wenn ich weiß, auf diesem Acker kann ich mich gefahrlos materialisieren, bewege ich mich mit meiner Zeitmaschine erstmal dahin und schaue dann in meiner Vergangenheit eben, wie ich dann an den Ort komme, der mich dann wirklich interessiert. Plus, wenn du zum Pyramidenbau willst, könnte das ziemlich problematisch werden, wenn du auf deinem Acker dort stehst. Das ist wahr. Deswegen ist meine Zeitmaschine sowieso eine TARDIS. Ah, dann machst du es dir natürlich sehr einfach mit. Nein, also für denjenigen, der nicht weiß, was eine TARDIS ist, die TARDIS ist eine Zeitmaschine, die in der Science-Fiction-Serie Doctor Who verwendet wird und steht für den Namen Time and Relative Dimension in Space. Das heißt also, ist eine Zeit- und Raummaschine, die kann dich überall hinbringen und zu jeder Zeit. Ja. Und bei euch? Aber nur in die Vergangenheit, oder? Nein. Vorwärts, rückwärts, kein Problem. Okay. Wo würdet ihr denn hin? Das ist eine gute Frage. Also ich hätte mehr Interesse erstmal an der Zukunft, wo das Problem ist natürlich, wie komme ich dann zurück in meine Zeit, weil in der Vergangenheit in die Zukunft kommen, ist wahrscheinlich einfacher als aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit. Aber ich weiß nicht, ich finde es, bis jetzt ist es bei mir so, dass ich mir sage, okay, die Vergangenheit weiß ich grob, was passiert ist. Natürlich gibt es trotzdem Zeitpunkte, wo ich sagen würde, die will ich auf jeden Fall mal sehen oder mitbekommen. Aber im Allgemeinen würde ich schon lieber in die Zukunft reisen, da wir einfach noch absolut nicht wissen, was in der Zukunft ist. Also ob wir es irgendwann schaffen, weg von der Erde zu fliegen oder ob wir... Was auch immer, Aliens treffen oder was auch immer. Ja, aber das ist nämlich genau die Frage, warum ich nicht in die Zukunft will. Was ist denn, wenn du in die Zukunft kommst und merkst, das ist alles total Mist? Ja, dass die Umwelt zerstört, dass wir in der Dystopie aufwachen, in 50 Jahren, dass alles total dystopisch ist und dass die Menschheit es eben nicht schafft, sich zusammenzuraufen, das wird mir doch total den Drive irgendwie rausnehmen. Und deswegen habe ich so ein bisschen Bammel davor, in die Zukunft zu reisen. Ja, ich würde noch mal kurz auf die Vergangenheit eingehen. Und zwar wäre ja wichtig, in was für eine Art Zeitreise würde ich zurückreisen. Ist es jetzt ein Multiuniversum, in dem ich die Zukunft nicht verändere? Oder ist es, ich weiß nicht, wie hieß das erste ein? Fixed Universe. Gefixtes Universum, in dem ich die Zukunft verändere, wenn ich was verändere. Und dann ist die Frage, will ich Wissen in die Vergangenheit bringen oder Wissen aus der Vergangenheit in meine jetzige Zeit zurück? Also ich finde es auch ganz interessant, so den Leuten das Rad zu zeigen, schon 1000 Jahre eher und sowas. Ich kann schon wieder ein Häkchen auf meinen Zettel machen, das ist nämlich auch so einer der Punkte gewesen. Und das wäre nämlich dann die Self-Fulfilling Prophecy, also die selbsterfüllende Prophezeiung, wie ja auch in manch, also wie das laut meiner Theorie funktionieren würde, dass wenn man jemandem das Rad bringt, dass man vielleicht einfach die Person war, die das Rad gebracht hat, aber dann kommt man schon wieder zu einem Paradoxon, auch in diesem Falle der Theorie, denn die Frage ist dann, woher weißt du, wie ein Rad funktioniert, wenn du es damals nur in die Vergangenheit gebracht hast? Genau dieses Thema haben wir ja wunderbarerweise bei Star Trek 4, zurück in die Vergangenheit, genau. Wo Scotty das transparente Aluminium an irgendeinen Hersteller gibt und dieser Hersteller eventuell tatsächlich später im Lexik, also in der Starfleet Database, auch als Erfinder dieses transparenten Aluminiums gelten würde. Ich glaube. Ja, aber das ist doch dann kein Paradoxon, oder? Na klar, weil wer hat es dann zuerst erfunden, ist die Frage. Wenn Scotty es selber nicht erfunden hat, sondern auch auf den, also sagen wir mal, Scotty würde, oder irgendjemand würde Alexander Graham Bell erzählen, wie das Telefon funktioniert. Oder Philipp Reis, oder wer es auch immer erfunden hat. Und erst durch diese Information ist dem designierten Erfinder möglich, ist die Zeit, das Telefon überhaupt zu erfinden. Verstehst du? Das ist also sozusagen so eine Jungfrauenzeugung. Es hat keiner wirklich die Idee als erstes gehabt, sondern sie existiert einfach rundrum. Ich glaube, mit dem Paradoxon werden wir noch den ganzen Cast über Probleme kriegen. Ja, aber naja, aber wenn es Paralleluniversen sind, dann nicht. Das stimmt. Dann kann das funktionieren. Paralleluniversen sind so eigentlich das Wahrscheinlichste, das am wenigsten Problematischste, weil da sagen wir einfach, wir springen in ein anderes Universum, da dürfen wir machen, was wir wollen. Die Frage ist dann, wenn du das dann mit Physik und alles erklären willst, irgendwo spielt ja immer, also ich habe es von Stephen Hawking gelesen, der hatte das Problem mit der Masse, dass die Energie, also sich die Energie ändern würde in dem Universum, wenn du in das Universum reist. Ja, genau, weil du nimmst Masse von dem einen Universum und steckst in das andere. Ja, das stimmt. Kann ich, und das war auch das, was Stephen Hawking gesagt hat, wenn du in die Vergangenheit zurückreist, könntest du das in der vergangenen Zukunft, also du bist jetzt zu zweit. Dass du wieder zurückreist, genau. Das könntest du unendlich machen und dann würde die Masse unendlich groß werden. Und das ist physikalisch, ja, also laut der momentanen Physik unmöglich. Na gut, aber wenn du zum Beispiel Sachen hast, die im Prinzip sowieso unmöglich sind, trotzdem passieren. Also ich kann immer nur wieder auf den letzten Podcast, der eigentlich ja philosophisch sein sollte, mit den schwarzen Löchern, wo Adam über die Hawking-Radiation, Strahlung gesprochen hat. Ein schwarzes Loch ist so massereich, dass nichts entkommen kann. Aber sie verdampfen über die Milliarden Jahre hinweg in Hawking-Radiation. Das heißt also, Hawking-Radiation ist dann wieder die Ausnahme der Regel. Das heißt, es kann irgendwas diesem schwarzen Loch entkommen. Vielleicht kann ja auch die Masse, die zusätzliche Masse, die in das Universum eingebracht wird durch meine Zeitreise, durch irgendeinen anderen Effekt konterkariert werden. Das heißt also, vielleicht verdampft an den Rändern des Universums gerade mal diese 75 Kilo oder was wir auch immer wiegen mögen, um eben das Universum im Gleichgewicht zu halten. Das kann natürlich passieren. Jetzt ist mein nächster Punkt, also ich würde jetzt am Anfang eine mögliche Art, eine wissenschaftliche Vorstellung der Zeitreise zu erläutern. Hast du vorher noch was anderes, was du jetzt erstmal passender fändest? Nö, ich wollte nur kurz eigentlich nur sagen, dass das mit der Zeitreise, dass die Zeit langsamer vergeht. Mir ist noch ein Beispiel eingefallen, dass jetzt tatsächlich die Physikbegeisterten hoffentlich ein bisschen erfreut, das will ich noch ganz kurz erwähnen. Also wir haben tatsächlich nicht nur so minimale Effekte, die wir durch das Flugzeug nachweisen können, sondern es gibt sogenannte Myonen, die in der Atmosphäre der Erde gebildet werden. Und zwar werden die durch kosmische Strahlung in den oberen Regionen von unserer Atmosphäre gebildet und bewegen sich auf die Erde zu. Und diese Myonen sind normalerweise kleine possierliche Tierchen, die wenn sofort wieder zerfallen. Also die werden erschaffen und zerfallen sofort wieder. Es ist eine Lebensdauer, die kann man kaum in Zeit bemessen. Das hieße aber, wir dürften auf dem Erdboden, weil die überhaupt nicht weit kommen, diese Myonen nicht nachweisen können. Was allerdings doch passiert. Wir können auf unseren Detektoren Myonen nachweisen. Und wo kommt das her? Und zwar, ich kann es mir vorstellen. Also. Dadurch, dass sie eben so schnell sind, sie kommen eben als kosmische Strahlung aus dem All und reisen mit fast Lichtgeschwindigkeit, steht für diese Myonen sozusagen die Zeit nicht still, aber sie wird extremst verlangsamt. Das heißt also, sie haben genügend Zeit zu existieren und auf die Erdoberfläche aufzutreffen. Es gibt auch die Theorie, dass es manche Photonen gibt, die durchs Universum reisen, die seit dem Urknall unterwegs sind und weil sie eben mit Lichtgeschwindigkeit reisen, also tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, nicht altern und deswegen unendlich lange sozusagen leben. Das fand ich noch ganz spannend, diesen kleinen Ausflug, den wir in die Physik machen konnten. Und jetzt zu dir. Da würde ich dann noch einhaken. Ich habe es gibt ja so einen Film über die Relativitätstheorie von Albert Einstein. Ja. Und das ist alles ganz ansehnlich beschrieben. Und der hatte auch, wenn man im All mit einem Raumschiff mit nahezu Lichtgeschwindigkeit fliegen würde. Und man würde einen Kometen beobachten, der auf einen Planeten trifft. Ja. Dann wär der unglaublich langsam. Und die hätte aber eine Auswirkung, die man mit der Geschwindigkeit, die der Vorbeifliegende sehen würde, gar nicht haben dürfte. Weil die Kraft ist ja Masse mal Beschleunigung. Der Komet hätte aber nahezu keine Beschleunigung und dürfte deshalb keine Kraft haben für den, der dazuguckt. Also du meinst jetzt eine Impulsgeschwindigkeit mal Masse? Genau. Ja, weil der Betrachter denkt, dieser Meteor, also weil dann ist die Frage von, was macht man die Geschwindigkeit denn abhängig? Genau. Dann muss man halt die Geschwindigkeit wirklich tatsächlich an dem Punkt des Meteoriten messen, um tatsächlich seine Kraft rauszubekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es prinzipiell nicht verstanden. Also wenn kannst du es nochmal, könntest du es nochmal kurz erklären vielleicht? Es ist halt immer von dem Betrachter abhängig. Ja. Welche Geschwindigkeit? Wir können es mal erklären, du bist in einem schwarzen Loch, also bist ganz nah an einem schwarzen Loch. Ja. Die Zeit um dich rum verläuft also viel schneller. Die Zeit um mich rum verläuft viel schneller? Im Vergleich zu mir. Also ich bin, ja. Genau, und du siehst, irgendwo da draußen siehst du einen Planeten. Ich sehe einen Planeten. Ah, und da schlägt mit, dann müsste das Ding noch rasend schneller reinhauen. Wenn die Zeit für mich, also ich... Das war mit dem schwarzen Loch war jetzt Mist. Genau, weil es war andersrum, weil wir du, schnell fliegen. Du fliegst mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Ja. Nicht mit Lichtgeschwindigkeit, aber nahezu. Fliegst du... Das ist genau der andersrum. Genau, so. Und beobachtest, wie ein Komet auf einen Planeten trifft. Für dich als sich bewegender Körper mit Lichtgeschwindigkeit verläuft die Zeit ganz langsam. Für meine Zeit, aber die ich beobachte... Nein, die Zeit draußen. Nein, aber die Zeit draußen verläuft ja nicht langsam. Die Zeit aber draußen rennt ja. Du siehst es doch nicht schneller genug. Also du siehst es doch nicht anders. Nein, aber jetzt, ich meine, wir sind ein bisschen entgleist, aber ganz kurz, es gibt ja auch dieses Zwillingsphänomen. Du hast zwei Zwillinge, der eine steigt in eine Rakete, fliegt weg vom Planeten, fliegt ein Jahr mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend, kommt auf die Erde wieder zurück und sein Bruder ist 60 und er ist ein Jahr gealtert. Der Effekt bleibt eigentlich der gleiche, nur es ist halt verkehrt rum erzählt. Dann müssen wir uns halt vorstellen, dass du an einem Punkt bist, wo die Zeit schneller vergeht als außen okay, um dich rum. Dann verstehe ich es auch. Also dann verstehe ich es auch, weil dann der Komet mit wesentlich weniger Geschwindigkeit auf dem Planeten einzuschlagen scheint und deswegen die Explosion vollkommen unverhältnismäßig groß ist. Das wäre es auch andersrum, weil dann wird er ja viel zu schnell für die Explosion sein. Stimmt. Und das ist halt schwerer rauszufinden. Stimmt, ja. Okay, ja. Genau, und ich würde jetzt einfach mal versuchen, eine Theorie zu präsentieren, wie man eine Art Zeitreise bauen könnte. Eine was? Also, Entschuldigung, die Hörer ganz kurz, ich weiß jetzt nicht, ob ihr diese Störungen, die dann reinkommen, hört. Das ist alles noch sehr, sehr gut zu ertragen im Vergleich, wie es sonst war. Also, wenn jetzt hier einzelne Worte nicht zu verstehen sind, nehmt's hin, sonst hättet ihr den Podcast gar nicht kriegen können. Ja. Also ich versuche es zu erklären und ich hoffe, dass ein bisschen was bei dir ankommen wird davon. Nehmen wir an, wir können Wurmlöcher bauen. Ja. Dann bauen wir jetzt ein Wurmloch auf der... Also wir bauen zwei Öffnungen eines Wurmlochs. Eins setzen wir auf die Erde und eins setzen wir ganz nah an ein schwarzes Loch. Ja. Dann bedeutet das ja, dass die Zeit bei dem schwarzen Loch viel langsamer vergeht als war auf der Erde. Nee, andersrum. Ja. Oder? Nee, das ist richtig. Nee, das war richtig. Am schwarzen Loch geht es langsamer. Genau, und das bedeutet, also in dem Fall wäre, hätte das Wurmloch die Zeit des schwarzen Loches. Also würde langsamer vergehen. Und warum nicht die Zeit der Erde? Also zumindest der Ausgang hatte die Zeit. Das, ja, genau. Also die beiden, jeder Ausgang hat eine unterschiedliche Zeit. Also Zeitgeschwindigkeit. Nein, ich meine jetzt, wenn du vom schwarzen Loch ausgehst, wenn okay. du da das okay. schwarze Loch betrachtest, das Wurmloch betrachtest, bist du langsamer. Okay. So, du bist jetzt auf der Erde und lässt Zeit vorbeigehen, was auch immer, du machst, was du willst, lässt einen Tag vorbeigehen. Dann fliegst du jetzt in der Theorie sofort, fliegst du sofort zum schwarzen Loch hin. Oder fliegst halt hin, was auch immer, ist egal, wie viel Zeit vergeht, es kann auch 3 Jahre vergehen. Jedenfalls bist du dann nach 3 Jahren beim schwarzen Loch und springst in das Wurmloch hinein. Und da die Zeit für das Wurmloch viel langsamer vergeht als die Zeit auf der Erde, kommst du dann zum Beispiel nur nach einer Sekunde wieder raus, nachdem du das Wurmloch erschaffen hast. Weil das Wurmloch an sich, dem seine Zeit vergeht, genauso langsam wie vom schwarzen Loch. Und während dann deine ganzen 3 Jahre vorbeiziehen, gehen für das Wurmloch nur 1 Sekunde vorbei. Also wenn du dann in das Wurmloch auf die eine Seite reinspringst, kommst du in der Realität wieder raus, erst nach 1 Sekunde, nachdem das Wurmloch aufgemacht wurde. Es ist halbwegs zu verstehen. Also wenn man hier die Zeichnung betrachtet, kann man es auch halbwegs verstehen. Okay, die Zeichnung habe ich nicht zur Verfügung. Das ist mein Problem, weil ich... Ja, wir müssen ja versuchen, uns unseren Hörern... Ja, genau. Also versuch's nochmal, weil ich habe es tatsächlich wieder nicht verstanden. Also okay, darf ich mal kurz das Setup nochmal... Ja. Wir haben ein Wurmloch ist ja eigentlich ein Tunnel. Genau. Fangen wir mal so an. Also das heißt, wir haben einen Tunnel, dessen eines Ende direkt an der Erde platziert ist und das andere an dem schwarzen Loch. Genau. Jetzt habe ich die Reise... Gut, dieses Wurmloch existiert einfach mal. Ja. Jetzt springe ich auf der Erdseite rein. Da ist die Zeit so schnell... Nein? Du springst dann, am Ende springst du beim schwarzen Loch in die Seite rein. Ah, okay. Also das heißt, ich reise erstmal zum schwarzen Loch und betrete da den Tunnel. Genau. Und dadurch, dass das eine Ende am schwarzen Loch ist, besitzt der ganze Tunnel die Zeit vom schwarzen Loch. Aber das ist eine Annahme, oder? Das ist jetzt in der Theorie. Okay. Ah, also, jetzt Zeit der Erde haben. Und da der Tunnel ja nicht physisch vorhanden ist, ist das ja nicht so, dass dann in der Mitte irgendwann die Zeiten nicht mehr übereinstimmen, sondern das ist ja erstmal eine vierdimensionale oder noch mehrdimensionale Vorstellung, die wir haben. Also vergeht für das Wurmloch genau die Zeit wie fürs schwarze Loch. Ja. Sagen wir, wir würden eine Person beim schwarzen Loch haben und eine Person auf der Erde. Ja. Für die Erdperson vergeht ein Jahr. Ja. Und für die beim schwarzen Loch vergeht 1 Sekunde. Ja. Wenn die Person am schwarzen Loch dann in das Wurmloch springt, kommt es auch erst nach einer Sekunde, also kommt es nach einer Sekunde direkt durch. Raus. Ja, genau. Weil das Wurmloch halt, die Öffnung ist auch, hat auch erst 1 Sekunde zurückgelegt, obwohl sie in der Jetztzeit auf der Erde ist. Ja. Verstehst du es halb? Ich glaube schon. Also das heißt, von der Erde aus betrachtet, würde dieses Wurmloch extrem langsam gehen. Quasi stehen. Also sozusagen würde es keine Veränderung wahrnehmen. Genau, das Wurmloch wäre einfach, also das wäre, würde so langsam voranschreiten, dass du es einfach nicht siehst. Beinahe. Das ist schon schwierig so mit der Zeit. Und da, das, also bei dieser Theorie setzt das halt voraus, dass du nur in die Vergangenheit reisen kannst, wenn schon eine Zeitreise, also eine Zeitmaschine vorhanden war. Also das bedeutet, du kannst nicht weiter zurückreisen, also vor die Zeit, bevor eine Zeitmaschine vorhanden war, weil du da nicht dieses Wurmloch erschaffen hast. Da sind aber ganz schön viele Annahmen. Also es sind auch bei den insgesamt, von wegen, wo Hawking sagt, du kannst nicht in die Vergangenheit reisen, weil du zusätzliche Masse transferieren würdest. Das sind echt schwierig. Natürlich. Ist ein schwieriges Thema, weil wir da auch in der Wissenschaft ja noch nicht das Ganze gelöst haben. Ja, das stimmt. Hatten wir eigentlich, waren wir komplett damit durch, wer wohin reisen würde? Christoph hat, glaube ich, nicht gesagt, wo er hingeht. Nee, oder? Ich glaube auch nicht. Christoph. Na doch, ich war das dann mit dem Rad. Ich habe dann nach dem Rad. Ja, genau, mit dem Rad. Würdest du wirklich die versuchen, allen alle Erfindungen vorne wegzunehmen und alle Erfindungen nein, selbst zu erfinden? Natürlich nicht. Das war so ein Gedanke, was man machen könnte. Aber tatsächlich, ich bin so der Typ. Ach so? Ich bin tatsächlich so der Typ, wenn ich die... Du kannst zusammenreißen. Also mit dem Rad würde ich jetzt... Das Rad fände ich jetzt ziemlich doof. Ist zwar so die grundsätzliche Erfindung, die man vielleicht gerne mal irgendwie früher hätte, aber ich glaube beim Rad, bei sowas Grundsätzlichem, ist es relativ wurscht, ob du das jetzt 5000 Jahre früher oder später einführst. Das verliert sich dann irgendwie im Lauf der Geschichte. Und ich glaube auch, dass ein so grundsätzlicher Gegenstand wie eben ein Rad... an vielen Stellen gleichzeitig oder zumindest in naher Abfolge erfunden wurde. Da war die Zeit dann einfach reif. Aber ich würde zum Beispiel gerne den Römern, die mechanisch und in vielerlei Hinsicht uns unserem Mittelalter weit überlegen waren, irgendwelche kleinen Tipps geben, ob das jetzt astronomisch ist oder wie man Glas besser schleift. Also was weiß ich zum Beispiel, genau, ein Teleskop einfach mal so 300, 400, 500 Jahre früher einführen. Ich meine, dass du dann, wenn Galileo, du zurück in die Zukunft kommst, in der Astronomie schon viel weiter bist, oder wie? Naja gut, ich meine, es gibt ja grundsätzlich Einschränkungen, die sich nicht ändern lassen. Also was weiß ich zum Beispiel, die Kernenergie wird erst handelbar, seitdem wir die raffinieren können. Also das heißt, du kannst mit Uran nur was anfangen in einem Kernkraftwerk, wenn du es auch tatsächlich schaffst, es anzureichern, dass es irgendwie spaltbar ist. Das heißt, es gibt gewisse technische Erfindungen, wo bestimmte Grundvoraussetzungen einfach erstmal vorhanden sein müssen. Aber zum Beispiel die Römer waren Meister der Glasherstellung, haben aber niemals irgendwie eine großartige Energie drauf verwendet, mal eine Linse herzustellen. Ja, und selbst wenn die Linse nicht komplett perfekt ist, da dauert es trotzdem noch 1500 Jahre. Also Galileo hat irgendwie 1400 irgendwas zum ersten Mal nach dem Jupiter geguckt oder nach dem Mond. Also der Blick durchs Teleskop, der hat ewig lang gedauert. Und auch das Mikroskop ist erst 1700 irgendwas oder 1600 irgendwas erfunden worden von Van Leeuwenhoek. Und sowas würde ich gerne beschleunigen, weil wie gesagt, die Fähigkeiten zur Glasschmelze und auch die Fähigkeit zum Glasbearbeiten sind schon sehr, sehr lange da, aber wurden halt nicht ausgenutzt. Und ich bin tatsächlich jemand, der dann, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ein Lexikon mitnehmen wollte, um dann eben mir Inspirationen zu holen, auch medizinisch. Was weiß ich, wenn ich in der Lage wäre, aus irgendwelchen Weidenrinden Aspirin vor 400 Jahren zu extrahieren, dann hätte man viele Krankheiten und viele unnötigen Tode verhindern können. Also ich meine... Da geht das Problem los, was ich sehe. Wenn du Menschen in die Zeit zurückschickst, kriegt der sofort übermäßige Macht. Oder? Jein. Also nicht automatisch, aber schon flott. Naja, ich angenommen, du gibst so einem Volk, also so einem Herrscher Aspirin. Ja. Bist du den weit überlegen, wirst von mir aus angebetet, irgendwas. Dann sehe ich die Gefahr, dass man diese Macht ganz schnell missbraucht. Aber jetzt wirst du ja schon philosophisch und ethisch, oder? Ja, eigentlich schon. Naja, im Prinzip ist es... Entschuldigung. Nee, was wolltest du sagen? Naja, das ist aber im Prinzip doch mit der Zeitreise per se so. In dem Moment, wo du genau in die Vergangenheit reist, hast du ja einfach auch die Kenntnis der Ereignisse. Also was weiß ich, du landest bei Cäsar... Ja, und weißt, dass dann und dann am Limes untergehen wird. Nee, oder sagst ihm einfach, hier, heute Morgen würde ich mal nicht in den Senat gehen. oder vielleicht mal ein Kettenhemd unter die Toga anziehen. Oder irgendwie sowas. Aber guck mal, wie viele Stiche muss der denn nochmal ertragen? Ich glaube, der bringt selbst ein Kettenhemd da nichts. Na, der waren sicherlich die ersten paar schon tödlich, aber der hat 23 Stiche wohl abgekriegt. Ja. Allein durch die Kenntnis der Zukunft oder die Kenntnis der Vergangenheit. Ich meine, gibt's da jetzt bei Polen, bei Posen den Nazi-Zug im Berg oder gibt's ihn nicht? Ja, oder wo ist das Bernsteinzimmer? Also du kannst mit Kenntnis der Zukunft und der Vergangenheit sicherlich hast du Macht so oder so. Also da ist alleine, alleine wenn du jetzt mal in die Vergangenheit reisen würdest und dir einfach vorher mal so ein bisschen die größten Aktien angucken tust. Na, also hallo. Zum Beispiel Apple oder so. Du kannst oder ein Sportalmanach. Ja, oder den Sportalmanach. Wir haben es ja an Biff höchstpersönlich gesehen, dass man einfach so extrem viel Kohle machen kann und dadurch gewinnst du ja extrem an Macht. Ja, absolut. Es wär auch ein Unterschied, wie weit man zurückreist, ob das einen Unterschied macht. Also ich meine, ob ich jetzt letzte Woche... In die Urzeit zurückreisen würdest, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr zum großen, weltbekannten Superstar. Eben, aber ob ich jetzt einfach nur eine halbe Stunde zurückreise und dann irgendeine Arbeit wiederhole oder ob ich wirklich so tausende Jahre zurückreise und wirklich was Weltbewegendes mache. Wie man das dann nutzen würde und was es dann für Einschränkungen geben würde, wenn es möglich wäre. Also ich fand, ich weiß gar nicht, in welchem Film das war oder in welchem Buch ich das gelesen habe, wo war das denn? War das bei Star Trek? Wo auf jeden Fall dann ein Zeitreisender total nervös ist und so meint so, ja, und muss ich jetzt nicht aufpassen, dass ich hier nicht eine Ameise zertrete und sowas, weil das das ganze Universum verändern würde. Und da meint dann so der erfahrene Zeitreisende, der dann bei ihm ist, nö, dafür bist du einfach nicht wichtig genug. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es vollkommen egal ist, ob wir Zeitreisen in ganz vielerlei Hinsicht, weil einfach das Universum kriegt es schon irgendwie gehandelt. Ja, also irgendjemand hat mal gesagt, Zeit ist wie ein dicker, ist wie ein Eimer Honig. Da kannst du mal so eine Kelle rausziehen. Ja, und es schließt sich alles irgendwie wieder drumrum und du merkst überhaupt nicht, dass da mal mehr drin war. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das Universum so eine Art Selbstheilungskraft an den Tag legt und dann einfach Zeitreisen einfach mal so wegschnupft. Ja, ich glaube auch, dass das wird nicht, also ich denke nicht, dass das Universum an sich so instabil ist, dass du durch die kleinste Zeitreise, auch durch irgendwie ein kleinstes Photon oder sowas in der Zeit reist, direkt das ganze Universum zusammenbricht. Da wird schon irgendwie, das kriegt das schon hin. Das ist ja bei vielen Sachen in der Welt so, dass sich alles wieder einpendelt. Weißt du, wenn du ins Wasser schlägst, dann schwappt es auch hin und her und es ist nicht wieder zu erkennen. Ja, wobei wir nur vorhin, ich habe jetzt wieder einfach reingehakt. Würdet ihr denn die Vergangenheit bewusst verändern oder die Zukunft bewusst verändern, wenn ihr könntet? Oder einfach nur so aus Neugier, so was weiß ich, wie der Junge mit dem Brennglas und der Ameise, weil er es kann? Also ich fände es interessant, also wenn man jetzt zurückgeht, zum Beispiel zu Galileo, dann gab es ja viel, dass zum Beispiel die Kirche sehr viel auch wissenschaftliche Entwicklung eingeschränkt hat. Und mich würde es einfach an sich interessieren, ob wir um einiges weiter wären, wenn damals nicht so große Einschränkung der Wissenschaften teilweise wäre. Und fände es halt einfach nur aus Wissensdrang interessant, zurückzugehen und das irgendwie zu bewerkstelligen, dass halt kirchlich das akzeptiert wird oder was auch immer. Man muss nicht gleich die Kirche zerschlagen. Aber ob das uns wirklich weiterbringen würde oder ob es dann einfach ein bisschen weiterentwickelt wird und wir dann heute eben unser Handy augmentiert schon auf dem Auge haben, aber sonst nicht viel weiter ist. Ja, und bei mir ist es so, es heißt ja immer so schön, Geschichte wiederholt sich. Und ich denke, es wäre kein Unterschied, ob man jetzt nun den Weltkrieg verhindern würde oder den Krieg ändern würde, das politisch ändern würde, wenn sich rein theoretisch oder praktisch auch wiederholt. Ob ja, oder das dann passiert halt was anderes Schlimmes. Ja, genau. Also würde ich nichts groß ändern, denke ich. Es kann jetzt sein, die Sache, dass wenn du irgendwie den Zweiten Weltkrieg verhinderst, dass sich dann irgendwelche anderen Spannungen aufbauen und dann plötzlich, keine Ahnung, dann schon in den 40ern oder 50, oder in den 50ern, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund China gegen die USA Krieg führen und dann dort ein riesiger Krieg entbrennt oder dergleichen. Also ich würde nichts ändern. Gut. Sag nur was dazu. Naja, wie gesagt, ich bin da ganz, ganz anderer Ansicht. Ich würde manipulieren, was das Zeug hält. Bin ich ganz ehrlich. Gehst du jetzt gerade wieder von Paralleluniversen aus oder von einer... Das ist mir relativ wurscht. Wir gehen vom Film aus. Wir gehen jetzt von der Filmtheorie aus. Dass du zurückreisen kannst und kommst dann wieder in die Zukunft. Na, also so würde ich das nicht sagen. Also ich gehe von aus, es ist mir eigentlich egal, weil wenn's ein gefixtes Universum ist, dann kann ich schrauben, was ich will, es passiert sowieso nichts, ja? Ja. Also ich gehe auf den Erfinder... Das ist halt das langweiligste Universum. Eigentlich schon. Ich gehe auf den potenziellen Erfinder des Rades zu und zeige ihm das und der so... haut mich erstmal tot, weil ich mit diesem magischen Gegenstand ankomme. Wenn ich in dem veränderlichen Universum bin, habe ich das erreicht, was ich eigentlich möchte. Dass also meine Erfindung eben früher stattfindet. Es muss ja nicht durch mich sein, verstehst du? Also es geht mir einfach nur darum, ich möchte das Wissen in die Menschheit infundieren. Und wenn es das dritte ist mit dem Paralleluniversum, kann ich ja nichts falsch machen. Dann wird es für mich, wenn ich ja sowieso dann zeitreisenmäßig durch die Reise in die Vergangenheit und dann wieder in die Zukunft, die dann eben auf meiner veränderten Vergangenheit beruht, zurückreise, sehe ich ja genauso, was sich verändert. Also von daher, ich hätte da wenig Skrupel, diese Veränderung durchzuführen. Ich hätte mehr Skrupel, zugegebenermaßen, irgendwelche Leute um die Ecke zu bringen oder versuchen, irgendwelche herausstehenden historischen Ereignisse zu verändern. Also gerade, wie gesagt, Caesar zu retten oder Hitler früher umzubringen oder keine Ahnung was. Ich glaube, das da würde ich mir schwerer tun. Aber ansonsten Wissen vermitteln, gar kein Problem. Ich fände es dann schon interessant, wenn man einfach auch jetzt mal egoistisch denkt und einfach auf das eigene Leben gedacht, dass man einfach in der eigenen Vergangenheit so kleine Stellschrauben ändert, dass man irgendwie entweder anfangen tut es vielleicht bei irgendwelchen Schulnoten, dass man kleine Stellschrauben stellt, damit man plötzlich irgendwo vielleicht eine Note besser ist im Durchschnitt oder man sich irgendwie, man dem jüngeren Ich einbläut irgendwie, dass es verdammt nochmal dieses Instrument üben soll bis zum Erbrechen, weil es dann einfach, weil man dann in der Zukunft einfach ein Instrument sehr, sehr gut beherrscht oder dergleichen. Einfach auch mal egoistisch gedacht, finde ich das ziemlich interessant. Also als Vater kann ich jetzt an dieser Stelle sagen, vergiss es. Also ich kann meinen Kindern nicht einbläuen, sie sollen dieses oder jenes tun. Ja, man kann sich ja selbst einbläuen. Ja, aber du glaubst doch, dann kommst du mit 40... Du weißt ja, wie du dich überreden kannst. Also sagen wir mal so, es gibt Leute, die haben so viel Blei im Arsch, dass die da ganz mit Engelszungen reden, da passiert nichts. Also ich weiß nicht, ob das auf diesem persönlichen Level funktioniert. Wenn es funktionieren würde, wäre es natürlich super. Das wäre klasse. Da wäre ich jetzt reich und berühmt und schön. Naja, schön vielleicht nicht. Sind wir mit dem Komplex so grob durch? Ich würde noch gern was nennen, was ich einfach mitgelesen habe, was ich ziemlich interessant fand. Ja. Das geht darum wieder, dass Wurmlöcher sind ja eben immer wieder genannt, wenn man darüber redet, über Zeitreisen. Und da ist die Frage, wie man die aufhalten kann, also so, dass sie offen bleiben. Und um das zu bewerkstelligen, braucht man sogenannte, im Englischen ist es, wie hieß es? Exotic Matter oder im Deutschen dann exotische Materie, ja, die eben sozusagen eine Art von gegenteiliger Materie zu unserer ist, dass wenn man einen Luftballon eben damit aufblasen würde, dann würde der Luftballon sich halt nicht aufblasen, sondern zusammenfallen. Und diese kann man mitunter beobachten. Ist aber nicht zu verwechseln, ganz kurz, ist nicht zu verwechseln mit Antimaterie, genau, und auch genau, nicht zu verwechseln mit dunkler Materie und dunkler Energie. Das ist ein Unterschied. Eigenes, genau, Tierchen. Und die kann man nämlich auch schon beobachten und die hat man auch schon sozusagen, wenn man so sagen möchte, erzeugt. Das nennt sich dann nämlich der Casimir-Effekt. Okay. Man muss sich vorstellen, man hat ein perfektes Vakuum und setzt da rein zwei Metallplatten, die einen minimalen Spalt haben. Also wirklich, also auf minimalster Ebene. Und in einem luftleeren Raum, also ein komplettes Vakuum, ist halt nicht komplett leer, sondern da gibt es immer noch kleine Teilchen, die einfach plötzlich auftauchen und sofort wieder verschwinden. Also man im Weltall, wo man ja eigentlich von einem perfekten Vakuum spräche, hat man immer noch ungefähr ein Molekül pro pro Kubikzentimeter. Also es ist noch relativ dicht. Ja. Aber im Hochvakuum, beim Casimir-Effekt und vor allen Dingen eben auch, dass zwischen den Platten dann eine Art Anziehung existiert. Genau, und da kann man sich nämlich so wellenförmig vorstellen, dass eben in dem ganzen Vakuum Wellen vorhanden sind und ist ein bisschen wie Licht. Man kann durch, also die Metallplatten filtern wie die Wellen, dass nur in eine Richtung, also schwingende Wellen sozusagen nur durchgelassen werden. Also polarisieren sozusagen. Genau, wie man auch mit Licht machen kann, wie bei 3D im Kino. Und das bedeutet, dass zwischen den zwei Metallplatten sind weniger Wellen als außerhalb der Metallplatten. Also drücken die äußeren Wellen stärker die Metallplatten zusammen und wir haben sozusagen einen negativen Druck zwischen den Platten. Ah. Also haben wir sozusagen eine Vakuumenergie. Genau, wir haben auch in dem, also im perfekten Vakuum haben wir noch was, was negativer ist als ein perfektes Vakuum. Das ist. Und diese Materie, die wir da drin erzeugen oder rein theoretisch haben, die ist minimal vorhanden dabei, aber die bräuchten wir, also wir bräuchten, um ein mannsgroßes Wurmloch zu erschaffen, ungefähr so viel Energie davon, von der Masse her, wie der ganze Jupiter besitzt. Okay. Aber hätten wir so viel an exotischer Materie, könnten wir ein mannsgroßes Wurmloch bauen. Könnten wir es bauen oder einfach nur aufrechterhalten? Also so viel würde benötigt werden, um das zu erzeugen, um das offen zu halten. Spannend, das wusste ich auch nicht. Und ich fand es alleine diesen Fakt, dass man im perfekten Vakuum noch einen Druck, also noch negativer gehen kann, schon sehr interessant. Ja, es gibt, ich meine, ich werfe jetzt mal das Wort hier in die Runde, das mit Zeitreise überhaupt nichts zu tun hat. Ich kann nicht erklären, warum nicht, aber Tachyonen sind ja auch ein theoretisches Konstrukt. Also man braucht, wie soll ich das sagen? Also in der Physik ist es ja ganz oftmals so, dass man eine sogenannte Supersymmetrie hat. Das heißt, für jedes existierende Teilchen gibt es ein symmetrisches, aber gegenteilig geladenes Antiteilchen. Es gibt Elektronen und dann gibt es Positronen oder es gibt Protonen und Antiprotonen. Das sind also jeweils die Teilchen und Gegenteilchen. Das geht aber auch noch weiter und geht dann runter bis auf ein Teilchen, das sich eben wie gesagt Tachyon nennt. Das sind sozusagen die Spiegelbilder von Photonen. Also von Licht sozusagen. Von Lichtteilchen, wobei man Licht ja eben nicht nur als Teilchen, sondern auch noch als Welle beschreiben kann. Aber bei Tachyonen ist es so, also die Photonen existieren quasi immer bei Lichtgeschwindigkeit. Und wenn sie... Nein, Moment. Ganz kurz nachdenken. Ich will jetzt gerade eben, genau, na, es sind nicht die Photonen, es ist ein anderes Teilchen. Weißt du was, wir schneiden die letzte Minute einfach mal. Nein, also Tachyonen werden jedenfalls nicht benötigt, die werden immer gerne benutzt für bei Leuten, die mit Überlichtgeschwindigkeit reisen wollen. So, jetzt haben wir es. Also, jetzt habe ich es nämlich wieder. Normale Teilchen, also die in unserem ganz normalen Erfahrungshorizont ist, also alles, was wir anfassen können, werden, je schneller wir sie beschleunigen, immer schwerer und schwerer. Wenn sie auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt würden, wären sie unendlich schwer. Und bei Tachyonen ist es genau umgekehrt. Bei denen ist es zwar auch mit Lichtgeschwindigkeit, dass sie unendlich schwer sind, aber je schneller sie werden, desto leichter werden sie. Sie sind also im Prinzip genau dieses Spiegelteilchen. Und deswegen haben Leute, die sich nicht damit beschäftigt haben, wie ich auch bis vor ungefähr einer Woche, gedacht, dass Tachyonen ein super Weg wären, um eine Zeitreise zu machen, weil wir ja die Zeit nicht mehr vorwärts laufen lassen, Überlichtgeschwindigkeit, sondern rückwärts laufen lassen könnten. Aber, und da empfehle ich jetzt tatsächlich den Eintrag der Wikipedia, da wird es ein bisschen erklärt, Tachyonen haben damit nichts zu tun. So, und jetzt können sich alle Physiker wieder den Schaum wohl vom Mund abwischen, weil ich so wenig Ahnung hatte. Und wir gehen jetzt zu den eher fundierteren Unwissen wieder zurück. Ja, eine, wo du jetzt gerade schon bist, bei Zeitkrümmung und zurück in der Zeit gehen, war ja auch eine Überlegung, dass, also wenn man näher an Schwarzes Loch rankommt, dann krümmt sehr die Zeit. Und die Überlegung ist, dass man durch höhere Masse und durch andere Einwirkungen vielleicht schaffen könnte, die Zeit sozusagen um 180 Grad zu knicken, zu beugen, dass man sozusagen wieder entgegengesetzt der Zeitrichtung zurückfließt. Nee, über 180 Grad war es. Dass man die Schleife wieder schließt. Na genau. Achso, genau, ja, dann wäre es 360. Muss ja nicht. Nee, 180. Nee, es muss einfach 180. Nur größer als 180 sein. Ja, okay. 180 würdest du praktisch parallel zurücklaufen, ohne irgendeinen Punkt in der Vergangenheit zu treffen. Ja. Aber wenn du es über 180 Grad biegst, aber ist ja, das ist ja erstmal egal, die fachlichen Genauigkeiten, aber jedenfalls, dass man es weit genug biegt, um wieder zurück in der Zeit zu reisen, weil die Zeit halt gekrümmt ist. Das nennt sich dann CTC, also Closed Time. Das dritte Wort fällt mir jetzt nicht ein, ist aber egal. So wird man als CTC bezeichnet. Und das ist halt auch so eine möglich, also eine Theorie, die es gibt, dass man halt einfach es irgendwie schafft, die Raumzeit so zu krümmen, dass sie wieder rückwärts läuft. Davon habe ich noch nie was gehört. Ja, also Ja, da das habe ist ich letztens eigentlich, etwas drüber gelesen. ja, das habe ich auch bei den wenig Texten, die ich mir hier angeguckt habe. Ich war die letzte Woche krank und hatte nicht viel Zeit, mich irgendwie zu beschäftigen. Oh. Ja, das muss ich hier mal mit einwerfen. Aber das, was ich gelesen habe, stand halt, dass das die größtmögliche Wahrscheinlichkeit wäre, einfach die Zeit, Wieder die man ja rückwärts als laufen zu vektorielle lassen. Größe ansieht, so weit knickt, Ja. dass sie sich selbst wieder trifft. Also das ist in dem Falle, wenn man eben die Zeit wie bei einem Koordinatensystem betrachtet, als Gerade, die man dann einfach wieder also biegt. Genau. Naja, weil du hattest, aber ich meine, das war jetzt gerade eben, du hast einmal Raumzeit gesagt und jetzt habt ihr nur von Zeit geredet. Das sind ja schon noch zwei unterschiedliche Paar. Ich meine, auch wenn Zeit und Raum ja in der höheren Physik durchaus gleichbedeutend auch verwendet werden, gerne mal oder zumindest miteinander verwandt, hatte ich nämlich jetzt, wie krümmt man Zeit? Ja, na, wenn du, ich habe natürlich steigen wir da alle nicht so ganz dahinter, aber zum Beispiel, wenn du an, wir haben ja wieder dieses schöne Modell, dieses Gitternetz, dieses Bettlaken, wo wir dann schwere Gegenstände reinlegen und dann Ja. sind das zum Beispiel die Planeten oder die schwarzen Löcher und da ist das gekrümmt, das ist einmal Raum und auch Zeit. Und sozusagen, dass wir so ein schweres Objekt haben, dass es nicht um 90 Grad nur gebeugt wird, sondern eben auch noch mehr als 90 Grad. Also 90 Grad wäre ja so, dass keine Zeit mehr verrinnt und über 90 Grad wäre dann schon wieder, dass die Zeit zurückgehen würde. Ich hoffe, das kann man sich vorstellen. Ja, Mit also ich kann mir 48 schon ungefähr Händen. vorstellen. Also Das wenn. ist ja, also wenn quasi, wenn du auf der Straße stehst und die Zeit fließt normalerweise von links nach rechts an dir vorbei als Verkehr und plötzlich fährt ein Auto auf dich zu und sagen wir mal, Zeit hat keine räumliche Ausdehnung in dem Fall, bewegt sich die Zeit ja nicht mehr fort, sondern sie steht quasi still für dich jetzt aus deiner Perspektive. Ja. So ungefähr habe ich mir das jetzt vorgestellt. Und dieses CTC, Closed Time, tralala. Ich kann noch mal gucken, aber dann Naja, das mache würde ja auch heißen, ist ja ganz klar, wenn du eben dann eben nicht nur 180, sondern über 180 Grad gehst, dass du dann an irgendeinem Punkt wieder den Herkunftspunkt schneidest Ja. und dann in dieser Closed Loop bist. Genau. Aber das ist halt auch so ein Begriff, der oft gefallen ist, dass man halt die Zeit, die sozusagen verbiegt und wieder also zurückbiegt. Was jetzt sehr physisch gesprochen ist, aber um es halt bildlich sich vorzustellen. Kommen wir noch mal. Ich würde ja, also ich würde dann später, spätestens auf jeden Fall auf alles Mögliche in Film, Funk und Fernsehen eingehen. Das kommen wir auch noch. Da Aber habe ich sag du, noch. was du möchtest. Ja, kommen wir noch mal zu den praktischen Anwendungen der Zeitreise. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt jetzt keine Zeit- und Raummaschine, sondern nur eine reine Zeitmaschine. Das heißt, ihr seid jetzt beide in Sachsen unterwegs und ihr habt in eurem Hobbykeller das Ding zusammengenagelt und entschließt euch, Ecki, nee, wir Ecki, das fliegen wollten wir doch mal. erst in 2 Was? Wochen veröffentlichen, dass wir das Ding schon fertig haben. Was? Ach, deswegen haben wir den, nehmen wir den Podcast jetzt auf. Ich verstehe. Also. Nagelt das Ding zusammen und seid jetzt bereit für eine erste Zeitreise. Und wüsstet ihr schon, okay, also Christoph will ja eh kein Versuchskaninchen sein. Ja, also wenn ich das Ding selber baue, dann tue ich mich schon da durchjagen. Also. Ah, okay, und würdest du dich in die Vergangenheit und in die Zukunft schicken? Ja, ich glaube, ich würde. Also so kurz in die Vergangenheit, würde ich sagen, Ja, weil dann also, kommt man ja wieder hier an in der ja, Zeit und man verliert nicht so, viel. so was ich. Nimm erst mal eine 10 Sekunden zurück in Okay. die Vergangenheit. Ich würde schon mal sagen, so eine Woche. Also bei mir wäre es eine Woche erstmal, um auszuprobieren. Ja, Okay. aber. Okay, wir stehen jetzt in so einem Hobbykeller. Ich beam mich 10 Sekunden zurück. Bin Ja. also mit mir und Adam im Hobbykeller, oder? Ja. Jetzt warte ich 10 Sekunden. Ja. Bis ich praktisch an dem Punkt bin, an dem ich zurückreise. Ja. Stell dir so vor, als War. würdest du, wenn du zurückkommst, einfach nichts vor. Also als wären wir beide und die Zeitmaschine weg. Als wäre da nichts. Sonst würden wir ja in uns selbst landen. Nein, nein, nein, pass auf. Nee, das meine ich gar nicht. Ja. Jetzt muss ich schon mein Gedankeneinsatz von vorne. Also wir stehen da, ich reise 10 Sekunden zurück, bin also ich zweimal atme die Zeitmaschine. Dann vergehen die 10 Genau, du Sekunden. stehst. Ja? Ja. Ja, dann vergehen die 10 Sekunden an dem Punkt, in dem der andere, also der wegreist, in die Zeitmaschine reingeht. In die Zeit, genau. Und wiederkommt. Ja. Dann aber er kommt ja nicht wieder, er ist ja schon wieder da. Also du bist ja. Es gibt eben, für einen, was passiert dann an dem Punkt? Irgendwie geht es dann wieder nicht auf. Ja doch, es ist für einen gewissen Zeitraum existiert ihr zu zweit. Also wenn wir jetzt. Und ab dem Punkt reist er zurück und ist einfach, er geht rein und kommt nicht wieder raus, weil ich schon da bin. Genau. Genau. Okay. So würde ich das sehen. Dann würde ich das so machen. Ja. Wo ich aber eigentlich ganz hin wollte, wenn ihr mal in die Vergangenheit reist, in die Vergangenheit. Zu kleineckig von, sozusagen. Nicht zu kleineckig, ich gehe noch ein bisschen weiter. Also okay. Glaubt ihr, um es mal ganz anders auszudrücken, wenn ihr 300 Jahre in die Vergangenheit reisen würdet, also 1715, ja, in Dresden auf dem Hauptmarkt stündet, ja, glaubt ihr, ihr würdet gut verstanden werden? Also einfach die, wenn ich jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier auf dem Land im Taunus und meine Eltern sind beides keine Dialektsprecher. Mein Vater kommt aus Schlesien, meine Mutter ist hier zwar Hessin, hat aber niemals viel Dialekt gesprochen. Und ich hatte aber Freunde in der bäuerlichen Bevölkerung hier meines Heimatortes. Und wenn ich dann die Großeltern meiner Freunde teilweise sich unterhalten habe hören, fiel es mir schwer zu verstehen, was die gesagt haben. Selbst hier in meinem Heimatdialekt hat sich die Sprache in den letzten 200 Jahren so sehr verändert, oder auch in den letzten 50 Jahren, dass es für mich tatsächlich schwierig war, die überhaupt zu verstehen, die Leute. Jetzt stelle ich mir vor, ich behaupte jetzt nicht, dass Sächsisch schwieriger ist als Hessisch, aber jetzt stelle ich mir vor, wir haben eben jetzt hier die Zeit, was weiß ich, August des Starken, oder gehen wir nochmal 500 Jahre zurück und wir sind irgendwie 1300 irgendwas oder 1200 irgendwas. Glaubt ihr denn, wir würden uns verständlich machen können? Also erstmal, um deine Frage direkt zu beantworten, ich glaube, das würde uns schon schwer fallen, weil wir einfach, auf lange Zeit würde man Ähnlichkeiten finden und letztendlich ist es ja trotzdem noch die Ursprache und man findet sich dann rein, aber wenn du jetzt noch weiter zurückgehst, dann verliert sich das irgendwie. Erstens verliert sich das und zweitens, dann würde ich jetzt gern mal wieder was anderes anbringen, nämlich in dem Buch, es gibt ja das Buch Das Jesus-Video und dann gibt es schon den zweiten Teil, das heißt Der Jesus-Deal. Der Jesus-Kuh, glaube ich. Ja, oder? Oder Deal, ja. Und da geht es halt darum, dass Leute in der Vergangenheit zurückreisen wollen mit Absicht. Und ja, das ist ein richtiges, in dem Fall ist es ein richtiges Zeitreiseteam, die richtig darauf vorbereitet werden. Das bedeutet, die kriegen die ganzen Sprachen extra beigebracht und die kriegen extra die Klamotten genäht, die werden vorher extra auf die, also kriegen Handwerke beigebracht, damit die dort leben können. Die kriegen dann irgendwie zwei Tage davor wird dann angefangen, ihr kompletter Darm leer gemacht und die dürfen nur noch damaliges Essen essen, weil sie sonst Bakterien in die Vergangenheit bringen. Cool. Und all dergleichen. Und das finde ich, fand ich ziemlich toll, weil die diese Zeitreise wirklich sehr, sehr ernst behandelt haben und nicht einfach so zweitrangig behandelt haben. Die sind halt komplett drauf eingegangen und haben überlegt, wie kann man es mit den Waffen machen, aber die Leute konnten alle nicht gut mit dem Schwert kämpfen, haben sie gesagt, okay, lassen wir es mal, geben wir denen trotzdem eine Pistole mit, weil wir noch nie irgendwo eine Pistole, eine Urzeit, also eine 2000 Jahre alte gefunden haben, wird schon niemand von euch eine verloren haben und okay, das ist dann auch wieder dieses, wie verändert sich die Vergangenheit durch, oder wie verändert sich die Gegenwart durch die Einflussnahme in der Vergangenheit? Interessant. Das genau, und in dem Fall war es halt, dass die eben, ich glaube, drei Sprachen oder so extra lernen mussten, weil sie halt in der damaligen Sprache nicht sich auskannten. Naja, wobei, das ist natürlich auch immer so ein bisschen knifflig. Ich habe mal irgendwann ein Museum in Schleswig-Holstein besucht, das hieß Schloss Gottorf, und da war ein mit Runen beschriebener Stein, der von den Wikingern beschriftet wurde. Und den textlichen Inhalt konnte man natürlich dann durch Vergleichsproben und sowas entschlüsseln, also was drauf stand. Dann haben sie aber behauptet, so, und so hat sich das angehört. Und dann haben sie nebendran so einen Kopfhörer gehängt und haben gesagt, so, und jetzt hörst du mal hier das Gebet eines Wikingers. Und dann sprach dann eben so ein Mann mit irgendwelchen vielen und aber es ist ja keine tatsächlich akustische Überlieferung erhalten von Wikingern, die sprechen. Und da frage ich mich, das muss doch reine Spekulation sein. Und auch das Aramäische oder was auch immer die gesprochen haben da bei Jesus, zu Jesus-Zeiten, wie man da sicher sein möchte, dass man das einigermaßen korrekt wiedergeben kann. Also das finde ich Ja. Also ich glaube erstens, also teilweise wirst du es, also natürlich nicht komplett, aber es gab ja auch damals noch nie eine Rechtschreibreform oder dergleichen. Das bedeutet, wo dann Schrift erfunden wurde, wurde erstmal drauf losgeschrieben. Ja. Und in Haufen verschiedenen Schreibweisen. Das bedeutet, dass du wahrscheinlich auch bei manchen Aussprachen den Mittelwert einfach nehmen konntest. Du nimmst verschiedene Schreibweisen und guckst, was so der Mittelwert von der Aussprache her ist. Okay, ja, ich verstehe. Und jetzt, also was anderes, wenn man dann wirklich klarkommen müsste in dieser Zeit, nehme ich an, dass man sich da auch tatsächlich mit der Zeit dran gewöhnen könnte, weil es ist ja im Allgemeinen so, dass wenn man in einem Land ist, wo man die Sprache nicht beherrscht und komplett auf sich gestellt ist, dann lernt man ja relativ schnell die Sprache. Ja, das stimmt wohl. Und das also wohl. Zur Not würde man die wahrscheinlich lernen können, wenn man nicht sofort stirbt. Ja. Nehme ich an. Das ist und wenn man da die Grundkenntnisse hat, dann wird man das wahrscheinlich auch leichter hinkriegen. Also in dem Buch ist es dann eben auch so, dass die Leute sie am Anfang erstmal komisch angucken. Erstens, weil sie nämlich auch viel zu groß sind, logischerweise für die Zeit. Und einer aus der ihre Gruppe irgendwie blonde Haare hat und das total ungewöhnlich ist. Ja. Und der zweite ist eben, dass sie auch noch einen totalen Dialekt haben, weil sie eben nicht von damals waren, aber da sie sich dort als griechische Wandersleute, Händler ausgegeben haben, wurde das auch. Haut das schon hin sozusagen, ja, ich genau. Verstehe. Okay. Spannend. Ja. Also das klingt wie ein Werk, das ich mir tatsächlich irgendwann mal zu Gemüte führen würde. Das Ende ist natürlich ein wenig antiklimatisch. Nein, nicht antiklimatisch. Ist schon cool, aber man erwartet sich vielleicht zu viel. Aber trotzdem ist es eine sehr coole Geschichte, die sehr gut mit Zeitreisen umgeht. Okay. Ich hatte bei mir noch nicht hier abgeschrieben, ausgestrichen von wegen, was mitzunehmen wäre. Hattet ihr da jetzt schon drauf geantwortet? Ich glaube, wir haben noch nichts geantwortet. Nee, ne? Dann machen wir nochmal. Also ich würde mir auf jeden Fall irgendwas mitnehmen. Also ich würde mir wahrscheinlich auf jeden Fall irgendein mobiles Device, muss nicht mal ein mobiles Device sein. Ich meinte, ihr wollt drauf kommen, dass ich Haufen Podcasts mehr erhalten wollte mit extrem großen Akkus, weil ich einfach Podcasts sehr häufig konsumiere. Oder alleine Bücher fände ich sehr wichtig. Ob es nur eben wirklich ein Lexikon ist oder im Allgemeinen Bücher, mit denen man sich unterhalten kann, weil wenn du jetzt gerade in die Zeit vor dem Buchdruck reist, also vor 16. Jahrhundert, hast du alleine schon mal mit Unterhaltung total die Probleme. Und wenn du es dann eben nicht mal mehr lesen kannst, ist das natürlich auch ein großes Problem. Das ist wahr. Ich würde, wenn ich nicht wüsste, ob ich zurückkomme in meine Zeit und ich nicht deshalb nicht weiß, wie lange ich dort bin, würde ich mir, glaube ich, so wie ich zelten gehe, würde ich mich, also ich würde mir auf jeden Fall was zur Nahrungszubereitung besorgen. Vielleicht auch Medikamente? Ja, Medikamente. Also so, dass ich rein theoretisch überleben könnte, ohne Hilfe, ohne alles. Ja. Also wieder so ein schöner Städter-Touri mit so einem riesigen Rucksack, ja. Der das erste Mal in die Wildnis fährt. So ein schöner Hut. Aber die Frage ist, wie viel kann man mitnehmen in der Zeitmaschine? Ich meine, ja, wenn die Masse unbegrenzt ist. Das ist wie beim Flugzeug. Es gibt Handgepäck und es gibt das richtige Gepäck, was du erst auf eine Waage stellen musst und dann. Genau, auf die Zeitwaage. Ja, weil wenn das unbegrenzt ist, ich meine, dann kannst du ja alles mitnehmen. Nee, also ich denke schon so Personal Equipment, also mehr als einen großen Rucksack würde ich da jetzt nicht. Du hast deine Kraxe und die kannst du nehmen. Ja, so ungefähr. Ja, dann einen schönen Schlafsack oben drauf hauen und dann passt das rein alles. Also ein Zelt kannst du wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen. Na doch, so ein kleines Einmannzelt, gerollt und dann die Kraxe dran ist, so sind wir auch nach Schweden gezogen. Ah, okay. Entschuldigung. Ich hatte an meiner Kraxe hatte ich alles, was ich für ein Lager brauche. Mit Unterkunft. Mit Zelt. Hatte ich alles an einer Kraxe dran. Ich hatte sogar noch einen Topf mit. Okay, ja gut, das ist ja klassisch. Dann sozusagen, Pfadfinder müssen ja auch immer alles dabei haben sozusagen. Ja, du wolltest gerade anfangen? Und glaubt ihr, dass ihr für eine Reise in die Vergangenheit ausreichend vorbereitet seid? Zum Broterwerb oder sowas? Also zum Beispiel, habe ich das richtig im Kopf, Christoph, dass du irgendwie Metallverarbeitung gewisse Fähigkeiten an den Tag legst? Ja, so kann man so sagen. Das heißt, du könntest notfalls irgendwo bei einer Schmiede sozusagen. Wenn ich in die Zeit reise, wo es Schmiede schon gibt, ja. Also dann könnte man sich so sein Handwerk dort erstmal verdienen. Also, weil ich würde verhungern, vermutlich. Ich kann, ja, du kannst viel erzählen, aber... Ich kann viel erzählen, genau. Ich muss nach Marokko oder nach Griechenland und da als Geschichtenerzähler Aesop 2. Nicht Theologe, sondern wie nennt sich hier... Philosoph. Du philosophierst einfach. Du könntest zum Beispiel in die Akademie von Aristoteles oder... Wie hieß der Schüler von Sokrates? Der Schüler von Sokrates? Ja. War das nicht Ptolemäus? Platon. Genau, du könntest in die Akademie von Platon gehen und dort... Das würde mich auch interessieren, mal mit denen zu philosophieren. Ich glaube, also irgendwie sind die mir alle unsympathisch. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, teilweise ist mir das... Also, was mir am... Nee, ich möchte jetzt nicht zu groß abschweifen, aber zum Beispiel griechische Philosophen sind mir persönlich sehr unsympathisch. Und es hängt nicht davon ab, dass es in der Schule unterrichtet wird, sondern dass mir dieses komplette Kaputtdenken von allem Grundgegebenen, was wir in unserer Welt haben, finde ich schrecklich. Aber die Mathematik ist schon wieder was anderes. Es ergibt Logik. Also Philosophie kannst du fast nie bestätigen. Ich finde das Philosophie genial. So gerade wie es die griechische war, wie die durch ihre Argumentation und Fragestellungen den Gegenüber zum Nachdenken und damit sich selbst hintergehen praktisch zwingen. Die Idee ist gut, aber trotzdem mag ich denen ihre Philosophie nicht. Das ist mal ein anderes Thema. Interessant. Ja, also an so Geisteswissenschaften hatte ich überhaupt nicht gedacht, aber in der Tat, es wäre spannend. Das Schrecklichste ist immer, wenn man die ethischen Texte liest und in einem Text von der Bob-Wiederholung habe. Ich habe letztens einen A4-Text gelesen, da war 61 Mal Wahl, das Wort Wahl drin. Also W-A-H-L. War okay. 61 Mal drin, auf einem A4-Blatt. Das ist nicht schlecht. Ich weiß noch, dass ich in der Berufsschule, um mal ganz kurz abzuschweifen, haben wir ganz kategorisch einen Imperativ durchgenommen. Und ich bin daran gescheitert, auf zwei von diesen Reklamseiten überhaupt nur ein Satzzeichen zu finden, beziehungsweise einen Punkt zu finden. Es war ein Satz, der gegenüber zwei Seiten, und ich habe nichts davon verstanden. Also, aber das ist bei allen Philosophen so, dass die einfach keine Kunst im Text schreiben haben. Die können es einfach nicht ordentlich aufs Blatt Papier bringen. Naja, liegt in der Natur der Dinge. Ich war mal in einer philosophischen Vorlesung einer Freundin mit einer Freundin in Hildesheim in der Uni. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach 5 Minuten bin ich da ausgestiegen und habe auch nicht mehr die Energie gefunden, da einzusteigen, weil das ist halt Philosophie. Ich kann das gut verstehen, Adam. Es wird auch teilweise 3 oder 4 Mal das Gleiche beschrieben. Was man eigentlich in einem Satz machen könnte irgendwie. Ja, eben nicht. Also ich glaube, das ist das sind dann so minimale, aber ich finde gerade die alten philosophischen Texte darfst du dir nicht als Texte nehmen, weil du musst dir vorstellen, die saßen dort im Kreis und haben über Sachen geredet, die da noch zu dem Zeitpunkt noch nicht klar waren. Ja, aber dann gefällt es mir lieber, wie sie dann angefangen haben, drüber zu philosophieren. Was könnte dieser glühende Ball am Himmel sein? Ja. Ab gut, da wird es dann interessant für mich, weil dann ist es dann wieder Wissenschaft. Die saßen wahrscheinlich da und haben überlegt, wie könnte Zeitreise funktionieren? Ja, wahrscheinlich. Hatten so ein schönes Mikrofon zwischen sich und... Ja, also ich meine... Das wär's doch. Den Philosophen... Das wäre wirklich eine gute Idee. Laptop und Mikrofon mitnehmen und dann Podcasts mit Philosophen aufnehmen. Das sollen sie dann, wenn der Akku alle ist, wasserdicht verpacken, luftdicht, irgendwo verbuddeln und... Da hilft eigentlich nur eine Steintafel. Was? Also das ist was, wo ich ja wirklich Bammel habe, dass all meine Werke irgendwie, meine Fotos oder sonst irgendwas in 10 Jahren eben nicht mehr da sind. Ja. Und das ist mit allen elektronischen Aufzeichnungen. Aber guck, wir haben jetzt Internet und also bis dann zur kompletten Weltuntergang mit atomarer Katastrophe oder sowas, bleibt alleine mindestens das alles, den ganzen Fingerabdruck, den du im Internet hinterlassen hast, mit zum Beispiel diesen Podcasts ja bestehen. Ja, hoffentlich. Das ist ein Testament für die Zukunft. Ja. Gut, jetzt hast du gesagt, du willst zu... Ich würde nochmal gern über Filmen. Filme zum Beispiel reden. Ja, habe ich mir rausgesucht. Alle Filme, die ich kenne, mit Zeitreise. Okay, oh je. Dann nenn mal den ersten von den 300. Ich weiß, dass Adam viele Filme kennt. Jetzt weiß ich, dass du sein Onkel bist und kann mir die Liste bildlich vorstellen. Nee, das ist gar nicht so viel. Ich habe irgendwann mal aufgegeben und ich glaube auch die Liste, die ich als Liste und Fernsehserie, die ich hier ausgewählt habe, das ist noch durchaus überschaubar. Also tatsächlich fängt meine Liste erst 1960 an, nämlich genau mit die Zeitmaschine von H.G. Wells. Und dann dauert es auch schon wieder 5 Jahre, bis dann Doctor Who und die Daleks kommt. Das ist ein Kinofilm, keine Fernsehserie in dem Fall. Und dann der, den glaube ich die meisten Leute gar nicht mal so sehr als Zeitreisefilm erstmal auf dem Tapet haben. Terminator? Nämlich Planet der Affen. Was hattest du gesagt? Terminator. Ah, nein, ich gehe hier chronologisch vor. Planet der Affen von 1968 und dann eben Nachfolger Rückkehr zum Planet der Affen und Flucht vom Planet der Affen, da sind wir jetzt schon. Aber beim Planet der Affen muss man ja auch gucken, dass man nicht spoilt, ne? Mit dem, da muss man, ja. Weil dann muss man schon wieder aufpassen. Alleine schon bei der Nennung ist es ja schon, aber egal. Naja, ja, also man kann's übertreiben. Ich sag mal, ein Film, der 47 Jahre schon auf dem Markt ist, da habe ich wenig Skrupel zu spoilern. Das stimmt also, schon. Außerdem das wird den wahrscheinlich unsere Hörerschaft tatsächlich noch nicht geschaut haben. Das weiß ich nicht. Das ist also ein Klassiker, der wirklich oft schon gelaufen ist. Ja gut, wir wissen ja nicht, ganz kurz nebenbei. Liebe Hörerschaft, wir wissen nicht, wer ihr seid. Wenn ihr keine Kommentare schreibt und wenn ihr nicht sagt, was ihr hören wollt, können wir nur das produzieren, was wir denken, dass ihr wollt. Das war's schon. Also von daher, vielleicht sind es ja alles E-Mail schreiben oder in den Dingens, alles super. Vielleicht haben wir ja tatsächlich nur die 60-jährigen Universitätsprofessoren, die sich hier die Hände reiben und sagen, jawohl, die Jugend beschäftigt sich mit Physik. Wenn ich zwar falsch, nicht, aber sie beschäftigt sich damit. Genau, Hauptsache Beschäftigung. Aber die sagen mir auch zu dir dann noch Jugend. Also das wird dann ja zusammengefasst schon. Genau. So, ich mache mal kurz weiter. Mach. Vielleicht fällt euch ja noch irgendwann zwischendrin was ein. Superman, wobei das in diesem Superman-Film das von 1978... Das Zurückdrehen der Erde. Das Zurückdrehen der Erde, das hat mich ziemlich aufgeregt. Aber es ist de facto eine Art Zeitreise mit gleichzeitiger Herz-Lungen-Massage für Lois Lane, ja, die ja dann wieder belebt wird. Dann ein Klassiker, und das ist nämlich wirklich interessant. Ich hatte ja vorhin erwähnt, H.G. Wells, der die Zeitmaschine geschrieben hat. Aber schon früher wurde von Mark Twain ein Buch geschrieben, das ein Yankee aus Connecticut an König Arthurs Hof hieß. Und es ging eben um eine Zeitreise, wo ein Amerikaner nach England an den Hof von König Arthurs gesetzt wurde. Und es gab da einen Film von 1979, der hieß King Arthur's und The Spaceman and King Arthur. Ich glaube, das ist sogar eine Disney-Produktion. Mhm. Und der wurde dann später auch nochmal irgendwann mit Whoopi Goldberg verfilmt. Also gerade dieser König Arthurs und der Astronaut oder in dem Fall Yankee aus Connecticut, ich glaube, das ist einer, den ich am häufigsten vorgefunden habe in Sachen Zeitreise-Filmen. Der wurde also wirklich sehr oft verfilmt. Dann haben wir den letzten Countdown von 1980. Da wird ein Flugzeugträger vor Pearl Harbor transferiert und die schießen dann quasi die japanische Angriffswelle auf Pearl Harbor nieder. 1981 Time Bandits. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Wenn ihr irgendwas zu irgendeinem Film dazu sagen wollt, sagt ruhig einfach Bescheid. Wir pullen rein. Wir unterbrechen dich ganz rüde. Das ist fein. 1984 war schon mal ein ganz gutes Jahr für Zeitreisen. Da gab es nämlich das Philadelphia-Experiment, ein, wie ich finde, vollkommen unterschätzter Film. Sehr spannend, der auf einem Buch von Charles Berlitz beruht, der angeblich recherchiert hat, dass da ein Zerstörer im Hafen von Norfolk irgendwie paar 40 verschwunden ist und die ihn teleportiert haben, aber zeitgleich sozusagen ein Einfrieren in der Zeit passiert ist, als unbeabsichtigter Nebeneffekt. Dann 1984, der Adam hat ihn vorhin schon erwähnt, Terminator. Ich glaube, das ist wirklich auch für die jüngere Zuhörerschaft ein Klassiker. Alleine wenn man schon sagt, I'll be back, dann kennt das eigentlich jeder. Ja, das denke ich auch. Ja, und dann Adam und ich mit einem Freund zusammen haben darüber ein Podcast schon gemacht, nämlich Zurück in die Zukunft. Das war 85 im gleichen Jahr, nein, in 86 gab es dann den Flug des Navigators. Nicht zu verwechseln mit dem Film von 1987, Der Navigator. Ein, wie ich finde, vollkommen unterschätzter und leider nicht sehr weit bekannter Film. Wer den bekommen kann, sollte das mal tun. Der heißt im Original The Navigator, A Medieval Odyssey. Er geht um eine Truppe von Bergleuten aus Kumbrien, die ein Kreuz auf einer Kirche pflanzen müssen, weil sie um die Pest abzuhalten von ihren Gefilden. Und sie landen dann plötzlich im neuzeitlichen Australien. Das ist keine Komödie, es ist aber ein wunderschöner Film. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Dann Star Trek 4, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, Zurück in die Gegenwart. Die Serie Star Trek behandelt das ja auch mal. Ja, die Serie kommt später. Kommt die? Aber also ich habe Serien, nein, chronologisch so, ist das schon so, Filme, aber ich habe Filme und dann Serien ganz kurz, weil für Serien habe ich nur ein paar. Ja, Star Trek, wie gesagt, da ist es eigentlich häufiger, als man denkt, mit der Zeitreise, und ich kann es wirklich nur gut empfehlen. Also das ist auch mein Lieblings-Star Trek Nummer 4. Klassiker, das so ein bisschen durchgeknallt, ist Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Zwei Dudes an der kalifornischen Highschool müssen ein Referat über Geschichte, Geschichtsreferat schreiben und kommen durch einen Reisenden aus der Zukunft, der nämlich sagt, also Jungs, ihr müsst das Referat bestehen, weil von euch hängt die Zukunft ab. Hier habt ihr übrigens eine Telefonzelle, zwinker, zwinker an alle Dr. Who-Freunde. Hier habt ihr eine Telefonzelle, mit der ihr durch die Zeit reisen könnt. Und die sammeln dann Leute wie Attila den Hundenkönig und Genghis Khan und Napoleon und Einstein und Dr. Freud ein, damit die eine Vorführung machen können für das Referat. Wirklich ein Film, den ich nur empfehlen kann. Das war im Prinzip so mein Coming of Age. 89 kam der raus. Das war genau die Zeit. Zurück in die Zukunft 2 und 3, Warlock, Beastmaster 2, Bill und Ted gibt's auch noch einen zweiten Teil, 1991. Nochmal dann 91 Terminator, Timescape. Ein Film, wo man im ersten Moment gar nicht so sehr an Zeitreise denkt, den ich aber persönlich sehr, sehr mag, ist und täglich grüßt das Murmeltier. Aber zählt das schon als Zeitreise? Es ist eigentlich eine Zeitreise, eine wiederholte Reise so um einen Tag in der Vergangenheit. Zeitschleife halt. Ja. Ja. Ja, aber man bewegt sich nicht gerade nicht durch die Zeit vor. Der sich halt überhaupt. Dann den vorhin. Ja. Ich wollte nur sagen, der behandelt, also der thematisiert ja eigentlich überhaupt nicht, dass es da überhaupt um eine Zeitreise geht, aber nimmt das halt einfach so hin und behandelt halt wirklich also das Soziale und den Rest des Films. Genau. Auch ein sehr sehenswerter Film, finde ich. Dann vorhin der erwähnte Demolition Man, der vor allen Dingen deswegen, finde ich, erwähnenswert ist, weil Sandra Bullock da ihre erste größere Rolle drin spielt. Aber Ecki, wie funktioniert das mit den drei Muscheln? Ja, das mit den drei Muscheln, das muss dir die nette Police Officerin erklären. Dann haben wir Star Trek Treffen der Generationen. Das ist keine richtige Zeitreise eigentlich, weil die ja in diesem Nexus gefangen sind. Können wir eigentlich drüber springen. Time Cop mit, wie heißt der Mann, der die in Spagat immer geht? Ja, doch, genau. Jean-Claude Van Damme. Genau. Dann 12 Monkeys. Ja, toll. Ja, den auf jeden Fall. Also, und der. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen spoilerisch, aber der behandelt ja eben das gefixte Universum. Als einer der wenigen Filme. Stimmt. Und das stimmt. Und bei den meisten ist das ja eigentlich. Wobei man es aber nicht weiß, ne? Ja, eben, also das ist ja deswegen. Bruce Willis weiß es deswegen nicht. Haben wir jetzt gerade ja eigentlich gespoilert, oder ich. Aber das ist ja dieses Ende, was einen so den Kopf wegbläst, dass es halt diese Art von Zeitreisen sind. Ja, das stimmt. Den fand ich echt auch gut, den Film. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Sag bloß, die anderen, die ich genannt habe, fandst du nicht gut. Naja, ich sag mal so, alle Filme von 1980 versucht der Adam jetzt gerade schonend beizubringen. Ich kenne die alten Filme, habe ich so wenig geguckt. Okay. Das Interessante ist, ich habe neulich, um ganz kurz von den Zeitreisendingern weg, habe neulich den Sohn eines Bekannten gefragt, der ist 13, und habe ihn gefragt, ob er Schwarz-Weiß-Filme gucken würde. Und da sagt er rundheraus, nö. Ja, das kenne ich. Schwarz-Weiß-Film will er nicht gucken. Wofür? Also ich meine, er hört ja auch nicht auf einem Ohr nur Musik, sondern auf beiden. Und was soll er sich dann irgendwie abgeben mit irgendwas, was keine Farbe hat? Ich kenne aber auch schon Leute, die zu mir gesagt haben, ja, ich gucke keine Filme, die älter als 10 Jahre sind. Und das Thema hatte ich nämlich auch, hast du ja auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Und dann hast du ein hervorragendes Beispiel gegeben. Was war das nochmal, was du dann gesagt hast? Genau, mit dem Wichser. Ja. Ja. Also, ich verstehe das auch nicht, wie man so engstirnig sein kann. Ich meine, ich gucke ja sogar noch Stummfilme. Mensch. Ja, eben. Metropolis ist nämlich cool. Metropolis ist cool, anstatt Sucht einen Mörder. Aber ist noch nicht stumm. Cooler. Das ist kein Stummfilm. Naja, aber fast. Naja, es wird also mal. Da gibt's schon, Das ja, es gibt Wichtigste schon. vom Film ist eigentlich dieses Pfeifen. Genau. Ja, das stimmt schon. Ja, wir gehen dem Ende entgegen meiner Liste. Oh. Ihr seht, es geht relativ Ja. zügig. The Kid, Image ist alles, wo Bruce Willis seinem kleinen dicken Selbst begegnet. Donnie Darko, ich glaube, das ist, jetzt sind wir schon in der Region 15 Jahren. Dann gab es ja nochmal den Planeten der Affen als Neuauflage, noch eine Time Machine, Terminator 3. Und bei Harry Potter gibt es ja auch bei Prisoner of Azkaban diesen Zeitumkehrer, mit dem Ja. sich Hermine da irgendwie durch die Zeit jongliert. Fand ich auch sehr schön. Die restlichen, die hier noch auf meiner Liste sind, wäre noch ein Star Trek wieder mal, aber viele, viele Sachen habe ich dann in den letzten 10 Jahren nicht gesehen, weil ich Vater geworden bin und da geht man nicht mehr so oft ins Kino. Ja, und jetzt, wo wir gerade die Filme, Aber ganz, ja. ganz, ganz, ganz neu, also die habe ich tatsächlich auch alle gesehen, die beiden, und die fand ich auch beide sehr, sehr gut. Das eine ist ein Machwerk von Tom Cruise, nämlich Edge of Tomorrow. Ich weiß gar Den nicht, habe ich der. leider noch nicht geschaut. Ich auch noch nicht. Kannst du uns empfehlen? Das ist ein Film. Ich hasse Tom Cruise ob Wirklich? seiner Scientology-Kiste. Ich mag, habe bis jetzt lange, lange Jahre seine Filme boykottiert. Also den letzten Film, den ich live gesehen habe im Kino, war Mission Impossible 1 und danach habe ich mich geweigert, jeden Tom Cruise-Film, den es gab, anzugucken. Das heißt, ich habe auch lang, lang, lang nicht Minority Report gesehen und ich habe auch lang nicht Krieg der Welten gesehen, die jetzt beide jetzt nicht hier zeitreisemäßig sind. Aber mein Kumpel, der mit dem schwarz-weiß nicht guckenden Sohn, hat mich dazu gebracht, jetzt ein paar Tom Cruise-Filme zu gucken und ich muss sagen, also unterhaltsam sind sie auf jeden Fall. Und Edge of Tomorrow ist einer, den ich absolut, absolut empfehlen kann. Der ist nicht ganz unblutig von Zeit zu Zeit, aber Auch es ist damit ein haben wir kein toller Film. Problem. Gut, dann solltet ihr euch den angucken, weil der ist wirklich spitze. Hat so ein bisschen was von täglich grüßt das Murmeltier, halt mit dicken Knarren und bösen Aliens. Und der letzte, den ich hier noch hatte, ist von X-Men. Zukunft ist Vergangenheit. X-Men Days of Future Past, wo auch ganz clever mit einem Zeitreisegedanken gespielt wird. Auch noch einer von den neuesten, die mir eingefallen, gerade erst eingefallen ist, ist Looper, wo es darum geht, dass irgendwelche Leute, die irgendwie sich mit jemandem verscherzt haben, in die Zukunft gesendet, nee, in die Vergangenheit gesendet werden und da werden sie erschossen. Weil in der Vergangenheit, also sie verschwinden und in der Vergangenheit können die Beweise noch nicht genommen werden, dass sie dort ermordet wurden und deswegen werden sie in der Vergangenheit gekillt. Soll ich dir was Ja. sagen? Dieser Film steht bei mir in meinem Regal als Blu-ray und das Ganze scheitert nur daran, dass ich keinen Blu-ray-Player habe. Ich kann dir mal meine PS3 geben, da kannst du dir das mal anschauen. Ich kann mir den auch irgendwie mal auf DVD geben lassen oder nochmal runterladen, aber weil ich habe ihn ja, das heißt, das wäre dann ja nur eine Sicherheitskopie. Aber momentan weiß nicht. Dann gucke ich lieber nochmal mit dem Schwarz-Weiß-Kind Und das Vater. ist bei dem auch wieder so, dass mir da wieder das Ende nicht so gefällt. Dann Ah ja, okay. gibt's auch jetzt noch, der ist auch noch nicht sehr alt. Der habe ich auch, ich weiß auch nicht, wie er heißt, den habe ich nicht geguckt. Erzähl. Da, also ich habe bloß den Trailer im Kino gesehen vor einer Ja, Weile. ja. Ach, Und den mit den Jungs, genau, die den da nachts im Bett sehen. Und mit einmal wacht er auf, sieht die an, also ist auch dieses Gefixte. Und dann läuft dort alles aus dem Ruder. Aber ich habe vergessen, wie er heißt. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Ja, okay, überleg du und ich nenne noch kurz, um die Filme abzuschließen, nämlich ich habe hier eine Liste, wo so ein paar aufgelistet sind für jede Theorie, für Ah, die cool. fixte Timeline ist The Terminator, Harry Potter 3 und 12 Monkeys. Für die Ja. dynamische Zeitlinie, also die sich mit dem Paradoxon, das ist eben zum Beispiel in Zurück in die Zukunft. Und das mit den Multiversen kann man sehen in Terminator 2, 3, Misfits, also der Serie der britischen, und im Star Trek 9. Also 2000, den 2009 Star Trek. Ja. Ja, den ersten, also es ist der erste Von den neuen, J.J. ja. Abrams. Genau. Ja. Wenn Christoph jetzt die recherchiert hat oder nichts mehr einfällt, dann hatten wir noch ein paar Serien, da habe ich auch nicht viele, da habe ich nur fünf, sechs rausgeschrieben, Nur. die Ja, also Hause es geht ja raus. Hause raus? Achso, die sechs. Ja, es geht, ich nenne nur die, die ich auch tatsächlich selbst gesehen habe. Das sind natürlich Doctor Who, ganz stark. Seit 1963, auch da gibt es einen wunderbaren Podcast. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Den sollte man sich anhören. Das war der zweite. Ja, ich sag ja, sollte man sich anhören. Dann Catweasel ist auch eine Art Zeitreise, wobei die Zeitreise quasi nur einmal stattfindet sozusagen, dass ein normannischer Zauberer in die das United Kingdom der 70er Jahre versetzt wird. Electric Trick, sag ich nur. Du müsstest den sogar haben, Adam. Wir haben es als DVD-Box, ja. Genau, den hatte ich nämlich mal ausgeliehen bekommen von euch. Dann Die Besucher ist eine alte tschechische Serie von 1981 bis 83, wo ein Archäologen- und Historiker-Team in ein tschechisches kleines Dörfchen geht, um da ein Genie aufzusuchen. Und das Genie ist in Wirklichkeit eigentlich ein Lausbub, sehr lustig. 1982 Unterwegs nach Atlantis, auch eine tschechische Serie, die im ZDF gelaufen ist. Dann natürlich Heroes, wo Hero, der japanische Hero, durch die Zeit reisen kann. Und um nochmal eine Sache aus dem Doctor Who-Universum zu nennen, wäre dann noch Torchwood. Nicht gesehen, aber sehr bekannt sind natürlich so Sachen wie Time Tunnel oder Time Tracks oder... keine Ahnung, fällt noch jemanden? Selbst in Akte X gibt es mal eine Folge, die sich so mit mehr oder minder Zeitreisen beschäftigt, also mit Relativität von Raum und Zeit, weshalb die Protagonisten ziemlich stark altern in der Folge. Hattest du jetzt Lost genannt? Lost hatte ich nicht genannt, weil ich das nie gesehen hatte und da nichts zu sagen kann. Achso, ja, das ist auch eine, die sich... Die hast, glaube ich, nur du gesehen jetzt. Ja, mit Zeitreisen. Also sehr interessant und hochspannend. Also das kann ich echt nur empfehlen. Bis auf das Ende ist... Hast du es nur geschaut? Ja, ja. Ich hab erst gehört, dass das Ende nicht so gut sein soll. Hab mir deshalb die letzten zwei Folgen, oder die letzte Folge, ich weiß gar nicht mehr, einfach nicht angeguckt. Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, sind mir doch angeguckt. Es ist so. Aber das ist doch wie alkoholfreies Bier, oder? Wenn man eine Serie bis zur letzten Folge guckt und nur die letzte nicht guckt, das ist doch... Aber wenn du dich besser fühlst mit ohne die letzte Folge, als wenn du sie dann doch geschaut hast. Ja gut, ich meine, wenn der Kater am nächsten Morgen dann so groß ist, dann ist das alkoholfreie Bier vielleicht doch besser, ja. Freitagabend und deine Vergleiche sprechen deutliche Worte. Und es ist auch wieder eine J.J. Abrams-Serie, also genau wie der 2009er Star Trek. Aber es ist echt, echt gut. Und vor allem, weil es im Film, handelt um Paralleluniversen, es springt im Film die ganze Zeit... Nee, in der Serie? Es ist nicht parallel, fällt mir gerade ein. Ist, glaube ich, doch gefixt. Hm? Und es springt die ganze Zeit zwischen denen in der Vergangenheit und zwischen denen in der Zukunft hin und her. Also es ist sehr spannend. Ja. Ich habe auch manche zweimal geguckt, weil ich es nicht nachvollziehen konnte. Aber das muss man sich mal angeguckt haben. Ja. Ich glaube, also Ecki, wenn du jetzt nicht noch groß was sagen wolltest, sind wir jetzt langsam am Ende, ne? Also ich bin im Prinzip durch. Meine Liste ist so weit abgehakt. Da kann ich jetzt schon wieder langsam mit Werbung anfangen, weil... Das solltest du tun. Ich überlege gerade noch, ob mir irgendwelche Fragen einfallen, aber mach schon mal Werbung und falls, dann hänge ich mich nochmal an. Ja, also falls ihr uns mögt, dann könnt ihr uns gerne auf Facebook liken, ihr könnt uns auf Twitter folgen. Das ist einfach, wenn ihr Pokala Podcast nach Pokala Podcast auf Google sucht, findet ihr das schon. Und E-Mails, die wir gerne lesen und auch gerne beantworten und uns gerne belehren lassen, bitte an pokala@gmx.de. Und viel mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Für diese Aufnahme jetzt mal danke, trotz der vorherigen extremen Probleme, an trycar.st, die gerade noch in der Beta ist, die Website, aber wenigstens funktioniert es einigermaßen. Also wir können uns hochrechnen, es ist bestimmt der 7. oder 8. Versuch. Ja, aber jetzt an einem anderen Tag und ist halt eine Beta, da dürfen die das noch. Aber trotzdem danke, dass wir es nutzen können und kostenlos und es funktioniert mehr oder minder. Ja, also ich hoffe, dass es funktioniert. Also bis jetzt, die Aufnahme ist nicht mehr abgebrochen bei mir. Ich sehe, wir haben jetzt 1,36 runtergerissen. Bei Adam und Christoph sind hin und wieder mal so kleine Stockerer drin. Ich weiß nicht, ob die das von mir auch gehört haben. Nee, eigentlich. Also du warst manchmal weg, aber das schiebe ich aufs Muten. Genau, ich habe nämlich hin und wieder mal kurz gemutet, weil ich gehustet oder ähnliches gemacht habe. Also wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt auch alles funktioniert mit dem Hochladen. Und im Nachhinein wird mir wahrscheinlich das nämlich viel Arbeit ersparen. Das Muten? Nein, das Aufnehmen über diese Seite, weil das Ganze zusammenschneiden, die Seite dann schon für mich erledigt. Das ist natürlich sehr praktisch, genau. Ja, also wie gesagt, ich habe meine Liste durchgeguckt. Ich habe jetzt nichts Wesentliches mehr. Mir ist sogar noch ein schönes Gleichnis am Ende eingefallen. Also, ein Gleichnis. Also naja, ein Vergleich. Damals als, jetzt fürs tatsächliche Ende, damals als Galileo Galilei Da Vinci, Leonardo da Vinci seine Flugapparate gebaut hat und sie konzipiert hat, da hatte er auch noch nicht die Mittel, um sie ordentlich zu bauen, um sie zum Fliegen zu kriegen. Heutzutage würden diese Geräte fliegen und vielleicht ist es auch mit der Zeitreise, dass wir derzeit einfach noch nicht die Mittel haben. Unsere Theorien funktionieren zwar halbwegs, aber uns sind noch nicht die physischen Mittel gegeben, um es zu erreichen. Und vielleicht in ein paar hundert Jahren wird es erreichbar sein und ich denke schon, dass das klappen wird. Machen wir uns jetzt mal unseres Reis wieder zurück und nehmen den Podcast nochmal professioneller auf. Mit mehr Wissen. Mehr Wissen ist nicht verkehrt. So mit Erfahrungsberichten. Damals, als man noch keine Zeitreisen hatte und noch darüber spekuliert hat, wusste man gar nichts von dem Maxwell-Effekt, der dafür sorgt, dass es überhaupt keine Probleme gibt mit irgendwelchen Paradoxien. Genau, du kannst springen, wohin du willst, die Leute erinnern sich eh nicht dran. Genau, das ist wie geblitzdingst. Genau. Du tauchst auf, kannst zwar interagieren, aber in dem Moment, wo du wieder dieses Universum verlässt, verändert sich alles wieder zu seinem Normalen. Das wäre dann sowas wie eine riesen Spieltobehalle, oder? Das wäre super. Mal Frust rauslassen, ganze Urwälder fällen. Das ist nur so ein bisschen am Rande, hängt das damit zusammen, aber ich wollte in dem Zusammenhang nochmal ein Genre von Büchern empfehlen, das sich nennt Alternative Geschichte. Da ist zum Beispiel, ist jetzt vielleicht nicht das beste Buch zum Vorstellen, aber hängt so ein bisschen mit dran. Es heißt Vaterland zum Beispiel, geht darum in dem Buch, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und sich Germanien ausbreitet. So diese What-Ifs. Mhm. Es gibt auch eins, das heißt Kaisertag, wo es dann eben darum geht, dass in Deutschland Zeppeline durch die Luft fliegen im Jahr 2000, wo eben solche Veränderungen stattgefunden haben, die nicht wirklich stattgefunden haben. Siehst du da Blackout dazu? Kenne ich nicht. Was ist Blackout? Blackout geht es darum, dass der Strom komplett wegfällt. Das wäre auch sowas, genau. Ja, okay. Und es gibt auch zum Beispiel in diesem ist es ein Pixar-Film, ich glaube Pixar, hier Baymax, dieser Film, Big Hero 6. Kenne ich auch nicht. Mit diesem riesigen Fliegeding, mit diesem Roboter. Das spielt auch in der Zukunft und da gibt's, ich weiß gar nicht, California, Tokio oder irgendwie so, also ein Zusammenschluss aus einer amerikanischen Stadt und einer japanischen. Und die Theorie dahinter besteht, also haben ein paar Leute aufgestellt, dass das in einer Welt spielt, wo Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und deswegen die USA in Deutschland und Japan aufgeteilt wurden und deswegen gibt es so eine japanische Stadt, wo das Ganze drin spielt. Interessant. Mir ist gerade noch was eingefallen, wo wir bei der Tobehalle waren. Ja, die Tobehalle. Und zwar könnte man damit von seinem eigenen Universum die Ressourcenknappheit praktisch sozusagen ausschalten. Ausbeutung wieder. Ja, indem du einfach immer in ein Paralleluniversum gehst und dir das besorgst. Natürlich in großen Mengen müsste das dann irgendwie funktionieren. Das besorgst, was dir auf deiner Erde fehlt. Also wäre das Energieproblem gelöst. Noch eine Anmerkung, eine gute, wie ich übrigens finde, mit dem Energieproblem, aber da, wo du sagst, es verändert sich alles, ich möchte noch eine Folge von einer Fernsehserie empfehlen, eigentlich ist es eine Doppelfolge, die sich sehr, sehr stark mit dem Thema Zeitreise beschäftigt und auch noch eine der besten Folgen ist, die in dieser Fernsehserie überhaupt stattgefunden haben. Die Folge heißt A Year of Hell oder The Year of Hell von Voyager, Star Trek Voyager. Das ist ganz hervorragend besetzt. Das ist also mit dem einen Typen aus Robocop, mit dem Bösewicht, also Kurtwood Smith, besetzt. Und der versucht, das Universum so zu verändern, dass seine Frau wieder lebt. Und da wird permanent manipuliert. Und man sieht dann sozusagen die Auswirkungen gleich umgehen. Das heißt also, die eine Rasse, die mit irgendwelchen kleinen Klitschenraumschiffen unterwegs waren, haben auf einmal die Superzerstörer und kann ich nur empfehlen, Year of Hell von Star Trek Voyager. Und wie es Christoph gerade schon gesagt hat, auch Eureka, die Serie, die befasst sich teilweise auch mit Zeitreisen. Das ist doch der Hammer, wie oft das wirklich verwendet wird. Ja, aber, weil es eine sehr interessante Sache ist, wo du jede Menge reininterpretieren kannst. Und wo man jede Menge drüber reden kann, wie man jetzt schon an unserem Zeit-Countdown, also an nicht Countdown, sondern Count-Up sehen kann, dass wir schon wieder dann mit Musik noch fast anderthalb, dreiviertel Stunde reden. Von daher können wir es jetzt langsam eigentlich beenden. Wir müssen ja nicht nötig noch weiterziehen in die Länge. Ach, ich will auf Vogonenlänge kommen. Da müssen wir jetzt noch, also das noch mal vier, dann haben wir das. Ja, nur die längsten Folgen. Ja, genau. Nee, aber das Schöne ist halt wirklich, dass man auch vollkommen ohne Ahnung oder ohne viel Ahnung lang drüber reden kann. Ja, das stimmt. Weil es ist halt hochspekulativ. Ja. Und schön, dass wir das heute machen konnten, nämlich schön über Zeit spekulieren und uns in unseren Erklärungsversuchen verrennen und wahrscheinlich unsere Hörer zu 90% der Zeit mehr verwirrt als aufgeklärt haben. Aber wir danken die wollen auch das so. Ja, und dafür sind wir doch da. Genau. Wir danken auch an dieser Stelle deinen Babysitter, die auf deine Kinder aufpassen. Ja, die habe ich verkauft, also die Kinder. Logisch. Und wir danken logischerweise auch dir direkt, dass du mitgemacht hast. Und ich danke auch dir, Christoph, dass du wieder für meinen Podcast mitgemacht hast. Ja, ich hab mir das größtenteils angehört und hab jetzt ein besseres Bild von Zeitreisen, wenn man noch mehr überlegt. Ja. Und ich werde mich heute nochmal mit Philosophen befassen. So, wenn du wenigstens das mitgenommen hast, hat sich das schon gelohnt. Bildungsauftrag erfüllt. Genau, Bildungsauftrag erfüllt. Kinder, schaut euch mal die philosophischen Texte an. Vielleicht sind sie ja doch euer Genre. Und ich war der Adam. Na, okay, wer sagt's zuerst? Ich war der Christoph. Ich bin der Hecki. Gut. Bis zur nächsten Folge des Pokala Podcasts. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.